Editorial. Hallo liebe GefährtsternInnen, liebe Interessierte und liebe Unentschlossene. Ein heißer Sommer geht langsam zu Ende und wieder kommt eine Geidav um die Ecke, um euch für die letzten warmen Tage mit Diskussionsstoff zu versorgen. Während wir Wege suchen, die Gesellschaft zu verändern, suchen andere fleißig nach kleinen, digitalen Wesen und scheinen dabei alles andere um sie herum zu vergessen. Ein kluger Schachzug, Menschen, ihre Leben und Gewohnheiten weiter durchleuchten zu können und von echten Problemen in ihrem Leben abzulenken. Wenn die Suche nach neuen Pokémon als Freiheit zelebriert wird, dann scheinen wir von echter Freiheit noch ein gutes Stück entfernt zu sein. Diesem digitalen Phänomen soll sich in dieser Ausgabe, im Artikel Pokémon Geohome gewidmet werden. Und damit wir nicht im Digitalen festhängen, scheint ein Blick in die Geschichte nicht nur ein Blick zurück zu sein, sondern birgt die Chance, eigene Stärken und Fehler zu reflektieren. Auch wenn wir als Anarchist-SternInnen keinen Held-SternInnen-Kult, wie gewisse andere politische Strömungen, betreiben sollten, lohnt es sich manchmal doch, Ideen anzuschauen und entweder aufzugreifen oder komplett zu verwerfen. Der hier veröffentlichte Vergleich der Thesen von Kropotkin mit Hobbes Verständnis von Politik und Gesellschaft scheint daher lohnend zu sein. Doch nicht nur früher wurden große Thesen aufgestellt, auch heute gibt es streitbare Meinungen zum Anarchismus zu finden, die uns herausfordern und immer wieder vor die Frage stellen, wie wir uns anarchistische Gesellschaften vorstellen und wie wir schon heute dafür kämpfen können. Im zweiten Teil der 23 Thesen von Alpine Anarchist Productions werdet ihr daher eine Menge zum Diskutieren finden. Abschließend ist noch festzuhalten, dass in der Türkei nach dem Putschversuch weiter Oppositionelle verhaftet und verfolgt werden. Auch die Redaktionsräume der Zeitung unserer GefährtsternInnen, der DAF, in Istanbul wurden von der Regierung geschlossen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies nicht der einzige Schlag gegen Anarchist-SternInnen gewesen sein dürfte. Also haltet Augen und Ohren offen und lasst die GefährtsternInnen dort nicht alleine. Aber natürlich sind auch in vielen anderen Teilen der Erde GefährtsternInnen in Gefahr und bereits im Gefängnis. Damit auch sie nicht vergessen sind, schreibt ihnen Briefe und zeigt ihnen, dass wir an sie denken. Bis alle Knäste und Grenzen endlich eingestürzt sind. So, dann passt auf euch und eure Leute auf und verzweifelt nicht an dieser Welt, arbeitet lieber an einer neuen, auch wenn der Weg manchmal lang erscheint. Ihr seid nicht alleine da draußen. Es grüßt euch herzlich und solidarisch. Das GeiDav-Redaktionskollektiv. Weltweit. Über den Tellerrand geschaut, Teil 4, zu Gast bei der Sociedad de Resistencia Antofagasta. Wir waren um 17 Uhr auf der Plaza de Colón im Zentrum von Antofagasta mit einem Menschen verabredet, mit dem ich mich nur mit Mühe auf Spanisch über das Telefon verständigen konnte. Den Kontakt hatte uns ein Genosse geschickt, den wir zuvor in Santiago de Chile getroffen hatten. Und der uns gerne half, Kontakt zu weiteren anarchistischen Gruppen und Projekten, die auf unserem Weg lagen, zu finden. So saßen wir also da und warteten, was passieren würde. 18 Uhr beschlichen mich langsam leise Zweifel, ob ich Ort und Zeit des Treffens auch richtig verstanden hatte. Zu Unrecht, denn gegen 18.30 Uhr näherten sich uns zielstrebig zwei Personen in schwarzen Trainingsjacken und stellten sich vor. So wurden wir die ersten Gäste der SRA und für einige GenossstärnInnen die ersten Anarchates aus Europa, die sie in ihrem Leben trafen. Wir wurden im Haus der Eltern, welche mit uns einen sehr freundlichen Umgang pflegten, eines Genossen untergebracht und befanden uns von diesem Moment an für eine Woche lang fast in Vollbetreuung durch die Gruppe. Wir gingen zusammen zu Veranstaltungen, Treffen, Konzerte oder hingen einfach nur gemeinsam herum und unterhielten uns bzw. teilten Papas Fritas und Wed, ein Bestandteil des täglichen Lebens einiger GenossenSternInnen. Dabei erfuhren wir aus Gesprächen einiges über die Gruppe, ihre Menschen und das Leben in Antofagasta, und machten uns natürlich auch unser eigenes Bild, welches ich im Folgenden ein wenig vorstellen möchte. Antofagasta ist eine Küstenwüstenstadt im Norden Chiles, welche aus einem nur wenige Kilometer breitem, aber dafür sehr viele Kilometer langem Streifen zwischen Meer und Bergen besteht. Sie stellt das Zentrum des Nordens von Chile dar, ist aber von anderen Städten ziemlich isoliert. Die Minen sind wie im gesamten Land der wichtigste Wirtschaftsfaktor und gleichzeitig auch die Verursacher enormer Umweltschäden. Durch ihren Einfluss wird das ohnehin schon sehr mineralhaltige Grundwasser der Region zusätzlich mit Schwermetallen wie zum Beispiel Arsen belastet, was für den Alltag in Antofagasta bedeutet, dass alles Trinkwasser extra gekauft werden muss oder die Leute nehmen die gesundheitlichen Risiken aufgrund von Geldmangel in Kauf. Des Weiteren gibt es entlang der Küste innerhalb der Stadt 4 Verladestationen, in denen fein gemahlenes Gestein auf Schiffe verladen wird. Die Folge ist eine krasse Feinstaubbelastung der Luft und perverserweise befindet sich eine der Stationen direkt gegenüber einem Krankenhaus und in unmittelbarer Nähe mehrerer Schulen. Kein Wunder also, dass die Anzahl der Krebserkrankungen dreimal höher ist als im chilenischen Durchschnitt. Gegen diese Zustände regte sich im letzten Jahr Protest, welcher aber vor allem von etablierten Parteien instrumentalisiert wurde und nach den Wahlen abebbte. Generell, so wurde uns berichtet, gibt es in der Stadt recht wenige Proteste, was mit einer großen Fluktuation der Bevölkerung und einem hohen Anteil an Immigrant-SternInnen in der Stadt in Zusammenhang gebracht wird. Zwar gibt es zum Beispiel eine organisierte kolumbianische Community, allerdings sei diese eher patriotisch. Insgesamt ist auch Antofagasta stark in Arm und Reich unterteilt. Im Süden gibt es schicke Häuser und Wohnblöcke mit Grün dazwischen sowie einen nett gestalteten Strand, nach Norden hin nimmt die Qualität und Größe der Häuser, Hütten immer weiter ab, es gibt keine asphaltierten Wege mehr zwischen den Hauptstraßen und die Wohndichte ist unglaublich groß. Mensch kann von den 5 verschiedenen NachbarsternInnen ringsherum jedes lautere Geräusch hören. Und Grün sucht Mensch vergebens. Zum Sinnbild wurde für mich ein Mensch, der verkleidet als MR Monopoly vor einem der zahlreichen Automaten-Casinos tanzte, um Menschen zum Eintreten zu motivieren. An den Automaten saßen im Übrigen zum großen Teil alte Frauen. Des Weiteren waren auch in Antofagasta, wie in allen anderen Häfen, die wir sahen, die Boote der Fischer-SternInnen schwarz beflaggt. Uns wurde erklärt, dass die Fahnen für den Verlust der Lebensgrundlage und damit den Tod der Fischer-SternInnen stehen, da ein neues Gesetz über die Vergabe der Fischereilizenzen Großunternehmen bevorzugt und somit kleine Kooperationen illegalisiert. Dennoch tut sich auch was. So wurde während unserer Zeit in Antofagasta ein Ex-Geheimfolterzentrum, welches von 1973 bis 1983 direkt neben einer Kirche und einer Schule existierte, nach jahrelangem Kampf in eine offizielle Gedenkstätte umgewandelt. Zu diesem Anlass gab es eine Performance, in der die Erinnerung an die Getöteten wachgehalten wurde und ein paar Tage später noch ein Straßenfest mit Essen, Bands und vielen Aktivitäten für Kinder. Nun geht der Kampf weiter für eine Nutzung des Hauses als soziales Zentrum, da sich das Gebäude nach wie vor im Besitz der Geheimpolizei befindet. Doch nun möchte ich zur Vorstellung der Sociedad de Resistencia Antofagasta kommen. Diese versteht sich selbst als Bezugsgruppe von Freund-SternInnen, Schüler-SternInnen, Student-SternInnen, welche seit 2 Jahren gemeinsam zum Thema Anarchie arbeitet. Sie nahmen sich zuerst ein Jahr Zeit, um zu diskutieren und ihre Vorstellungen kennenzulernen und sind nun seit circa einem Jahr aktiv. Gemeinsame Aktionen stehen somit auch im Vordergrund der Gruppe. Neue Menschen sollten erstmal eine ganze Weile Zeit mit ihnen verbringen, bevor sie aufgenommen werden. Aktionen der Sociedad sind zum Beispiel das Organisieren von Konzerten, Vorträgen oder Teetrinken mit veganem Essen, Säften und Tee. Des Weiteren nehmen sie an organisierten Kundgebungen mit eigenen Inhalten teil. Der Konsum von Alkohol wird von der Gruppe kritisiert, Treffen und Aktivitäten sind prinzipiell alkoholfrei. Allerdings trinken fast alle danach gerne das ein oder andere Bier. Wer dagegen stellt für sie keine Droge dar und ist akzeptiert. Mit der Kritik des Alkoholkonsums möchte sich die Gruppe auch von der lokalen Punk-Szene abgrenzen, da es innerhalb dieser aufgrund des Alkohols immer wieder zu Problemen und Aggressivität kommt und keine politischen Aktivitäten stattfinden. Thematisch arbeitet die Gruppe derzeit vor allem zum Thema Xenophobie und Rassismus sowie Umweltverschmutzung. Zum Thema Umweltverschmutzung gibt es derzeit gemeinsame Aktionen mit kommunistischen und Umweltschutzgruppen. Allerdings erschweren verschiedene Grundverständnisse die Zusammenarbeit, da zum Schluss eigentlich nur eine antikapitalistische Grundhaltung als Konsens übrig bleibt. Für die Treffen stellt ein lokales Bergarbeitersyndikat die Räumlichkeiten. Längerfristige Ziele der Gruppe sind ein eigenes soziales Zentrum oder ein INFO-Laden, allerdings ist dies sehr schwer zu realisieren, da in der Gruppe nicht viel Geld zum Mieten vorhanden ist und Raum zum Besetzen in der Stadt noch weniger. Des Weiteren wollen sie mehr mit anderen Gruppen in Chile in Kontakt treten und versuchen, ein informelles Netzwerk aufzubauen. Auch dies ist nicht so einfach, da der dichter bevölkerte Süden Chiles über 1000 Kilometer weit weg ist und es in der näheren Umgebung nicht viele GenossstärInnen gibt. Außerdem geben Menschen der Gruppe noch die anarchistische Zeitung El Sol Krater heraus, ein Format von 8 Seiten, welches unregelmäßig, 7-8 Mal im Jahr, seit 5 Jahren erscheint und über regionale Kämpfe und Geschichte berichtet. Des Weiteren ist unter dem Namen auch ein Newsblog zu finden, der täglich neue Beiträge aus ganz Chile und den Nachbarländern postet. Die Arbeit wird allerdings erschwert, da die Redaktion nur aus 2 Menschen besteht und die Papierpreise in Antofagasta sehr hoch sind. Zu erwähnen ist auch die Feria Libertaria El Gato Negro, Yps, libertärer Buchmarkt Schwarze Katze, deren Logo aus einer schwarzen Fahne, auf der 8 Bücher liegen, besteht. Sie beteiligt sich an Aktivitäten, ist aber auch auf Underground-Konzerten präsent und verkauft anarchistische Literatur, wobei auch Tauschhandel praktiziert wird. Zum Abschluss möchte ich noch kurz über die Jonglier-Szene berichten, der einige Mitglieder der Sociedad angehören. Diese setzt sich aus vielen jungen Menschen zusammen, welche sich fast täglich auf Plätzen oder an Ampeln treffen, um Geld zu verdienen und gemeinsam zu jonglieren. Sie lernen ausschließlich voneinander oder aus dem Internet und nutzen diese Form der Kunst, um selbstbestimmt Geld zu verdienen. Jongliert wird mit 3,4, 5,6 Bällen, Keulen und Macheten auf Rollbrettern stehend oder auch einradfahrend. In einer guten Stunde soll Mensch bis zu 15 Luca, ein Luca gleich 1000 Peso, verdienen können, was in etwa 20 Euro sind. Dafür muss Mensch allerdings schon eine besondere Show zeigen, da die Konkurrenz groß ist und die Autofahrer-SternInnen deshalb nicht mehr so leicht zu beeindrucken sind. Dennoch kann auch ein E-Anfänger-Stern in so etwas Kleingeld machen. Autos auf dem Weg zum Einkaufszentrum sollen wohl am freigebigsten sein. Kontakte: El Solacerata at gmail.com, facebook.com, https://www.facebook.com, facebook.com/socresinestientiantofa. https://periodeikoelsolacerata.wordpress.com. Ethnische Anarchist-SternInnen in Belarus, die Mythen entlarven. Von einem Netzwerk anarchistischer Gruppen aus Belarus, siehe unten, Übersetzung, Raupe. Anmerkung D. Red, wir haben diesen Text durchgängig gegendert, möchten unsere Leser-SternInnen dennoch darauf aufmerksam machen, dass die betroffenen ethno-anarchistischen Gruppen sehr stark männlich dominiert sind, wie uns Genoss-SternInnen von vor Ort bestätigen. Gruppen, die anti-autoritäre und nationalistische Ideen vereinen, sind nichts Neues. Aber sie sind ein neues Phänomen in Belarus, wo Anarchist-SternInnen immer antinationalistisch eingestellt waren und sich selbst als Teil einer globalen Bewegung für die Freiheit sahen. Diese Gruppen würden eure Aufmerksamkeit nicht verdienen, würden sie sich nicht als Anarchist-SternInnen ausgeben und Verbindungen zur linken und anarchistischen Bewegung im Westen aufbauen, um Zugang zu verschiedenen Ressourcen zu erhalten, Finanzen, Informationen und so weiter. Die folgende Aufzählung von Fakten soll belegen, dass niemand Anarchist Sternin sein kann, wer glaubt, dass Patriotismus ein wesentliches Merkmal von antistaatlichen Kämpfen sei. Dieser Text ist ein Versuch, unsere GefährtsternInnen vor möglichen Kontakten mit diesen Gruppen zu warnen und Informationen darüber zu liefern, wer sie wirklich sind. Momentan gibt es zwei Gruppen in Belarus, die sich selbst als ethnische Anarchist-SternInnen bezeichnen, Poschuk, Blitz, und Kaurus, Kameradschaft, Gemeinschaft. Nach ihren Seiten in sozialen Netzwerken zu urteilen 1, tauchten beide Gruppen um 2013 herum auf. Die Anhänger-SternInnen von Poschuk haben ihre Wurzeln scheinbar in einem patriotischen, SIG, Flügel der antifaschistischen Hooligans von Partizan, ehemals MTZ Repo 2. Dieser Hintergrund bestimmte auch die Themen, wofür sie kämpfen, Veganismus, Strick-KTZ, Tierbefreiung, Ökologie, Anti-Imperialismus. Kaurus wurde vermutlich von anderen Leuten gegründet, mindestens einer von ihnen, einer der mutmaßlichen Anführer, ist ein ehemaliges Mitglied der rechten, konservativen Organisation New Front 3. Diese Gruppe beschäftigt sich überwiegend mit der Übersetzung von verschiedenen Autor-SternInnen, einschließlich Anarchist-SternInnen, ins Belarussische, wobei sie besondere Aufmerksamkeit auf bestimmte Zeitpunkte in der Geschichte von Belarus legen, von denen sie glauben, dass dabei die Bevölkerung von zaristischer oder bolschewistischer Herrschaft befreit worden ist. Auf ihrer Webseite, die nun offline ist, gab letztgenannte Gruppe folgende Ziele an: die radikale Reorganisierung der Gesellschaft auf libertären Grundlagen, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, kulturelle Befreiung und Wiederbelebung der belarussischen und anderer unterdrückter Menschen von Ausbeutung durch autoritäre Strukturen und reaktionäre Einflüsse, die Übertragung der libertären Prinzipien auf die internationale Ebene, die Stärkung einer weltweiten Vereinigung von freien Menschen und Völkern. Sie behaupten gegen Kapitalismus, autoritäre Regierung und die Idee zu sein, wonach bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Vorherrschaft über andere ausüben sollten. Ihre Strategie ist die Organisierung von informativ-analytischen Aktivitäten sowie die Schaffung von Bewusstsein in Richtung libertärer Ideen und einer kulturellen Wiederbelebung, die Grundlage für sozialrevolutionäre Bewegungen im Land zu schaffen, die Prozesse der kulturellen Wiederbelebung und der nationalen Befreiung in eine libertäre Richtung mit progressiver, anti-autoritärer und anti-chauvinistischer Form und Inhalt auszurichten, die Verschmelzung der oben genannten Aktivitätsfelder zu einer gesonderten Ideologie und Kampffront für eine soziale und nationale Befreiung. Das Spektrum der politischen Aktivität der beiden Gruppen umfasst Stickern, Graffiti, Bannerdrops, Flyer und seit dem Beginn der Liberalisierung Streikposten aufstellen und die Beteiligung an einigen Protesten. Beide Gruppen sind online ziemlich aktiv, wobei sie sich meistens gegenseitig reposten, und haben ein paar gemeinsame Projekte. Keine Sternin in der anarchistischen Bewegung würde jemals Leute dafür kritisieren, Flyer zu schreiben oder Kropotkin ins Belarussische zu übersetzen, und einige Leute von ihnen haben das tatsächlich getan, aber ethnische Anarchist-SternInnen sind weiter vom Anarchismus entfernt, als es vielleicht scheint. Im August 2015 wurden Leute von Poschuk aufgrund von ein paar Graffitis und Farbbomben, die auf eine Plakatwand mit Polizeiwerbung geworfen worden waren, wegen Vandalismus und der Zerstörung von Eigentum angeklagt. Eines ihrer Graffitis lautete: Belarus muss belarussisch sein, 4. Solch ein Slogan ist ein klassisches Auferlegen einer bestimmten Identität. Dieses Statement definiert wer, wie sein muss in Form von verbalem Zwang. Freundlich formuliert, deckt sich das in keiner Weise mit irgendeiner Zielsetzung oder dem Geist des Anarchismus. Wir glauben, dass jede Person das Recht hat, sich auszusuchen, zu welcher Ethnie oder nationalen Identität sie gehört oder zu überhaupt keiner Nationalität zu gehören, unabhängig vom Gebiet, in dem sie wohnt. Poschuk sagt, dass dieser Slogan bloß das Recht der Menschen aus Belarus auf Selbstbestimmung ausdrücke und dass er nicht chauvinistisch sein könne, da er zusammen mit durchgestrichenen Swastika und Hammer- und Sichelsymbolen verwendet werde. Diese Ausrede scheint nicht besonders ernst gemeint zu sein, denn obgleich alles Mögliche durchgestrichen sein kann, so beinhaltet der Slogan dennoch die Berufung auf eine nationale Identität. Und das gilt selbst dann, wenn sie als Alternative zu totalitären Ideologien gedacht ist. Weder Nationalstaat noch nationale Isolation sind eine anarchistische oder antifaschistische Alternative. Die Ethno-Anarchist-SternInnen behaupten, dass ihr Nationalismus zur linken Bewegung gehöre und deshalb grundlegend verschieden sei vom bourgeoisen Nationalismus, den sie angeblich bekämpfen. Wenn wir jedoch die Realität betrachten, zerfällt diese Erklärung in ihre Einzelteile, selbst wenn wir außer Acht lassen, dass der linke Nationalismus der Welt noch mehr Nationalstaaten gebracht hat. Der Graffiti-Künstler Vyacheslav Kosinow erklärt ausdrücklich, dass das hauptsächliche Ziel seiner Gruppe der Kampf um nationale Werte und für nichts weiter ist. 5. Diese Position ist 100% identisch mit der bourgeoisen und nationalistischen Ansicht, von der sie sich unablässig zu distanzieren versuchen. Die Seite von Poschuk in den sozialen Medien postet Artikel, in denen die Anführer SternInnen des belarussischen, antibolschewistischen Widerstands glorifiziert werden, die übrigens klassische, bourgeoise Nationalist-SternInnen gewesen sind, die für die belarussische Regierung gekämpft haben und absolut nichts gemeinsam hatten mit Anarchist-SternInnen. Vor einiger Zeit war das hauptsächliche Symbol von Poschuk das Wappen, Pahonia und die weiß-rot-weiße Flagge. Als die Flagge überall in Belarus verwendet wurde, versuchten die Poschuk-Sterninnen zu leugnen, dass sie die Pahonia verwendet haben. Aber das ist eine Lüge. 6. Diese beiden Symbole, die Pahonia 7 und die Flagge 8, waren vor Jahren die Staatssymbole der Republik von Belarus. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, wie Leute sagen können, anarchistische und antistaatliche Ideen voranbringen zu wollen, während sie gleichzeitig unter der Staatsflagge stehen. Ein kurzer Exkurs in die Geschichte reicht aus, um zu wissen, dass die Pahonia ein Zeichen des Großherzogs Vytenis und das Wappen des Großherzogtums Litauen war. Eine ähnliche Geschichte findet sich zu dem Wappen Kalajumni, das Ethno-Anarchisten so sehr lieben. 9. Kalajumni, auch die Säulen von Gediminas genannt, war die persönliche Insignie der Gemininas-Familie und eines der Staatssymbole des Großherzogtums Litauen. 10. Kannst du dir eine Stern-N-französische Stern-N-Anarchist-Stern-N vorstellen, die Stern der die bourbonische Insignie benutzt, oder eine Stern-N-Anarchist-Stern-N aus Großbritannien, der das Symbol des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha schwingt? Die Leute von Poschuk haben offensichtlich vergessen, dass all die aristokratischen Dynastien die schlimmsten Feinde der Menschen waren und sind und dass deren königliche Vorschriften hunderte Revolutionär-SternInnen zu verschiedenen Zeitpunkten getötet haben. Diese Typen, die den Slogan »Keine Sklav-SternInnen, keine Herren« so mögen, kümmern sich nicht darum, dass während der Aufstände gegen den Feudalismus die Aristokratie Zehntausende Bäuer-SternInnen ermordet hat. Und heutzutage treten die Poschukisten die Geschichte und das Andenken dieser Bäuer-SternInnen mit Füßen, indem sie nationale und sogar feudale Symbole verwenden. Seit dem letzten halben Jahr nutzen sie jedoch eine neue Flagge, Schwarz-Rot-Schwarz, was eine Kombination aus der weiß-rot-weißen Nationalfahne und der schwarzen Fahne der Naordniki ist. Sie glauben vielleicht, sie hätten das erfunden, aber eigentlich wurde diese Flagge bereits in den 90ern von der ultrarechten Gruppe Pravi Revanscha, die rechte Rache, genutzt. 11. Während der letzten Demonstration der Opposition, Tschernobylski Schleier, der Tschernobyl-Weg, tauchten die ethnischen Anarchisten von Poschuk mit der oben beschriebenen Fahne und dem Banner Respekt Nature, Respekt Belarus, respektiert die Natur, respektiert Belarus, auf und erzählten den Journalist-SternInnen, dass ihre Fahne eine anarchistische sei. 12. Die National-Anarchist-Sterninnen von Poschuk verstehen sich gut mit der ukrainischen, nationalistischen Gruppe Autonomni OPR, es finden sich Links zu deren offizieller Seite und Reposts auf der Seite von Poschuk in den sozialen Medien. Diese ukrainische Gruppe versteht sich selbst als Gruppe von linke Nationalist-Sterninnen und Antifaschist-Sterninnen. Der Grad an Antifaschismus lässt sich erkennen an einem Statement, in dem ihr vermutlicher Anführer antijüdische Pogrome rechtfertigt als progressiv. 13. Das Pogrom an sich ist neutral, weder progressiv noch reaktionär. Es hängt alles von den Gründen und Umständen ab. In der ukrainisch-jüdischen Geschichte gab es verschiedene Perioden. In einer Periode waren Pogrome progressiv und gerechtfertigt, zu einer anderen Zeit waren sie negativ und unangemessen, zu einem dritten Zeitpunkt war es etwa 50/50. Fast alle Anarchist-Sterninnen in Russland und der Ukraine, sogar diejenigen, die zuvor mit Autonomni OPR einverstanden waren, gaben ein Statement ab, in dem sie diese kritisierten und dazu aufriefen, nicht mehr mit ihnen zu kooperieren. 14. Doch die Poschuk-Sterninnen lassen sich durch solche Kleinigkeiten nicht irritieren. Einer von ihnen, Maxim Pekarski, posierte mit einem T-Shirt von dem nationalistischen Sportturnier Neskoreni, die Unbesiegbaren. Auf der öffentlichen Pinnwand dieses Turniers findet sich die Einladung zum Marsch der UIA, der aufständischen Armee der Ukraine, in der sich nicht nur Nationalist-Sterninnen, sondern auch Nazis aus der gesamten Ukraine versammeln. Das T-Shirt bildet einen UIA-Kämpfer ab, der einem deutschen Soldaten die Kehle durchschneidet. Obwohl die UIA in einer bestimmten Phase ihrer Einsätze gegen die Wehrmacht gekämpft hat, hat sie, gelinde gesagt, nichts mit Antifaschismus oder schon gar nichts mit Anarchismus zu tun. 15. Zuerst haben Anarchist-Sterninnen in Belarus diesen Gruppen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, da sich die Wege der Bewegungen fast niemals kreuzten. Zur selben Zeit verstanden sich die ethnischen Anarchist-Sterninnen als Teil der anarchistischen Bewegung und drückten sogar ihre Solidarität mit inhaftierten Anarchist-Sterninnen aus. Gleichwohl gab ABC Belarus bereits 2014 ein Statement ab, dass sie keine Gruppen unterstützen würden, die anti-autoritäre und nationalistische Ideen vereinen. 16. Es gab Diskussionen in der Bewegung, ob es Sinn macht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einige dachten, dass Anarchist-Sterninnen mit ihnen Kontakt aufnehmen sollten und versuchen sollten, sie in die Bewegung zu integrieren und ihnen den Nationalismus auszureden. Darüber hinaus sahen es einige als eine gute Idee an, sich dem rechten Flügel anzunähern und linke Ideen bei ihnen zu verbreiten, auch wenn diese auf einem nationalen Fundament stünden. Andere Leute argumentierten, dass diese Gruppen keine Gefährt-Sterninnen sind, sondern eher Feind-Sterninnen, da sie den politischen Horizont trüben und den Menschen verwirrende Vorstellungen über Anarchismus liefern. Sie würden sich außerdem teilweise dem Zielpublikums zuwenden, das zuvor von Anarchist-Sterninnen erreicht werden sollte. Ähnliche Gruppen in der Ukraine, in Russland und dem Baltikum haben aufgrund der Streitfrage bezüglich der Kooperation eine Spaltung in der Bewegung verursacht. Nach und nach wurde bekannt, dass einige Mitglieder von Poschuk weiblichen Anarchist-Sterninnen mit Gewalt gedroht haben, wenn diese sie weiter kritisieren würden. Sexistische Kommentare sind ebenfalls ein übliches Vorkommnis unter ihnen. 17. Als sie Aktivist-Sterninnen, die sie kritisiert haben, öffentlich bedroht hatten und Auseinandersetzungen folgten, stellten die Poschugisten schließlich einige private Informationen über anarchistische Initiativen und Gruppen ins Internet, in den Kommentaren in sozialen Medien, zum Beispiel welcher Aktivist-Sterninnen Teil welcher Initiative sind, inklusive Nachname, wie viele Leute bei ihnen mitmachen und so weiter, und drohten noch weitere Informationen zu veröffentlichen, wenn die Leute nicht aufhören, sie zu verleumden. In Anbetracht des politischen Regimes und des Levels der Repression in Belarus verursacht das eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Aktivist-Sterninnen. Später wurden von Moderator Sterninnen einige der Kommentare gelöscht, andere aber nicht, weshalb wir vermuten, dass eine Menge vertraulicher Infos zu den KOBs und dem Geheimdienst, KGB, gelangt sind, die die sozialen Medien sehr sorgfältig und fleißig beobachten. Die endgültige Spaltung fand aber statt, als ein Mitglied von Vollnikaurus entschied, eine Solidaritätstour für inhaftierte Graffiti-Künstler Sterninnen in den baltischen Staaten zu organisieren und natürlich wählten sie dafür anarchistische Infrastrukturen, schrieben anarchistische Gruppen und soziale Zentren an. Wir versuchten die Tour zu verhindern, indem wir unsere Kontakte in diesen Gruppen informierten, wer diese Leute sind, von denen sie um Unterstützung gebeten wurden. Am Ende scheiterte die Tour und nur die Anarchist-Sterninnen in Tallinn entschieden sich, sie aufzunehmen und machten sogar eine Solidaritätsaktion für die Spreer-Sterninnen 18. Während eines Graffiti-Prozesses kooperierten die Poshuk-Sterninnen, genau genommen Zhirumski und Kosinow mit den Ermittler-Sterninnen. Insbesondere Zhirumski enthüllte alle Informationen über ihre Aktivitäten an die KOBs, wer dabei war, was sie getan haben, was gemalt worden war, wer Glühbirnen geworfen hat und so weiter. 19. Wir denken, dass Leute, die sich gegenseitig beim Prozess beschuldigen, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden und die während der Ermittlung mit den KOBs kooperieren, definitiv nicht unsere GefährtsternInnen sein können. Mikhailaitsja Dokumentains, einer der belarussischen AnarchistSterninnen, kritisierte sie öffentlich auf Facebook und versuchte zu erklären, warum AnarchistSterninnen wenig gemeinsam haben mit diesen Gruppen. Nach dem Post bekam er private und öffentliche Drohungen von den Graffiti-KünstlerSterninnen wegen Blasphemie. Alle diese Fakten zusammengenommen führten zu einem generellen Boykott der ethnischen anarchistischen Gruppen durch die meisten anarchistischen Gruppen, inklusive einer Verbannung von anarchistischen Veranstaltungen, die für die Allgemeinheit offen stehen, wie Foday Notbombs, Umsonstmärkte und viele Konzerte. Wir sehen es dennoch als Problem, dass die Presse und die KOBs sie immer noch als Teil der anarchistischen Bewegung sehen, was noch mehr Verwirrung für potenzielle Neuzugänge verursacht. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Fakten für nicht-belarussische GefährtsternInnen zu veröffentlichen, und es liegt an euch, was ihr tut, wenn diese Gruppen eure lokale anarchistische Gemeinschaft kontaktieren. Infokasten. Autor SternInnen. Anarchist Black Cross Belarus http://abc-belarus.org. Real Life Free Market Minsk http://vk.com/Minsk Free Market. Anarchistisches Kollektiv Volnaya Dunka, der freie Gedanke, http://dumka.be. Foday Notbombs Minsk http://vk.com/fnb Minsk. Anarchistisches Kollektiv Bramen, der Blitz, http://bramen.io. Der Originalartikel erschien auf Englisch am 23. Juni 2016 auf https://325.nostate.net/2016/06/1 http://vk.com/psh-soc-semikolon http://vk.com/union8x9.2 http://vk.com/nasa-sbrava.3 https://en.wikipedia.org/wiki-front.4 https://clude.tem.li/index.php/s 5 http://www.svaboda.org/konte-nt/artizele 6 https://clude.tem.li/index.php/s 7 https://en.wikipedia.org/wiki/phnia 8 https://en.wikipedia.org/wiki 9 https://clude.tem.li/index.php/s https://clude.tem.li/index.php/s 10 https://en.wikipedia.org/wiki/co/lumen/s/ofs/ge/minus.11 https://clude.tem.li/index.php/s http://allianz.by/0/2019/009 12 https://clude.tem.li/index.php/s 13 https://clude.tem.li/index.php/s 14 https://vk.com/val-3080654618337 15 https://clude.tem.li/index.php/s 16 http://abc-belarus.org 17. Anmerkung der Red. Es folgen Beispiele für sexistische Kommentare aus dem Originaltext. Triggerwarnung für verachtende, gewalttätige Sprache. Vyacheslav Casinerau, Emma, mach vor der Revolution deine Pussy sauber. https://clude.tem.li/index.php/s Vyacheslav Casinerau, Emma, ich brauche keine Punks/Tolerasts mit schmutzigen Schwänzen auf den Barrikaden. Anmerkung der Red-Tolerasts, homophober Ausdruck, Kombination aus Toleranz und Päderast. https://clude.tem.li/index.php/s Vyacheslav Casinerau, Emma, ich sage dir, wenn sie dreckig sind, wird es ein Misserfolg werden, stell dir vor, Revolution, Barrikaden, wir lassen die Frauen Suppe kochen, dann haben wir Sex und jetzt stell dir vor, sie sind schmutzig. https://clude.tem.li/index.php/s Vadzim Zharumski, eure sogenannten Anarchist-SternInnen, die behaupten, irgendwer habe sie bedroht, sind nur verrückte Huren. https://clude.tem.li/index.php/s Max Schützig, die Frau ist ein komisches Objekt, auf der einen Seite brauchst du es, auf der anderen nicht. https://clude.tem.li/index.php/s 18 http://vk.com http://bielsat.eu/ru/news. Stern, ein kurzer Reisebericht von unserem Filmstart in Griechenland. Stern. Logbucheintrag 9, 23. Juli 2016, Erde nach Deutschland, Österreich und der Schweiz startete Projekt A im Mai auch in Griechenland, in den Kinos und anderen Spielorten. Unsere heimliche Sneak Preview fand am 13. Mai im vollgefüllten Parco Navarinou statt. Es hat uns riesig gefreut, an den ersten unserer weit entfernten Drehorte zurückzukehren. Projekt A lief dort im Rahmen des Festes zum siebenjährigen Bestehen des Parcos. Kinostart war dann am 19. Mai im Alkyonis Kino. Auch dort war Marcel vor Ort und stand dem Publikum Rede und Antwort. Es folgten Spieltermine und Publikumsgespräche, teils mit Protagonist SternInnen, in weiteren Athener Kinos, ein Skinning auf dem anarchistischen B-Fest, eine Vorführung an der Athens School of Fine Arts und zu guter Letzt, bevor es Mitte Juni per Schiff in Richtung Ancona ging, eine wunderschöne von StudentsternInnen organisierte Vorführung auf den Treppen über Patras. Neben verschiedenen Presseartikeln war einer der Highlights die Radiosendung im öffentlichen griechischen Rundfunk ERT. Die Links zu unserem YouTube-Kanal und der Radiosendung findet ihr weiter unten. Wie ist die derzeitige Situation in Griechenland? Im Vergleich zu dem Hauptblock unserer Dreharbeiten 2012 und 2013 ist es, was den Widerstand der Bevölkerung angeht, auf jeden Fall ruhiger geworden. Der Alltag der Menschen ist von den Sparprogrammen geprägt und nach wie vor gibt es wöchentlich Streiks, die das tägliche Leben der Menschen erschweren. Gerade bei den öffentlichen Transportmitteln kann das sehr einschneidend sein. Da bleibt Mensch schnell einmal auf einer Insel sitzen, wenn die Matrosen SternInnen die Arbeit für 4 Tage niederlegen oder erreicht diese erst gar nicht, so erging es dem reisenden Marcel. Andere Auswirkungen treffen nur die griechische Bevölkerung selbstständig. Die Kapitalverkehrskontrollen zum Beispiel erlauben es ihnen wöchentlich maximal 420 Euro von der Bank abzuheben. Bei einem Gehalt von beispielsweise 750 Euro monatlich für eine N-Grundschullehrer SternIn kommt Mensch allerdings selten in die Verlegenheit, dieses Limit auszureizen. Die Lebenshaltungskosten sind dabei mit denen in Deutschland vergleichbar. Interessant war auch zu sehen, dass trotz der Krise das Leben für weite Teile der Gesellschaft seinen gewohnten Gang geht. Selbst wenn es das untere Drittel der Gesellschaft hart erwischt, können sich immer noch genügend gut Situierte ein Bier für 3,50 Euro in einer Szene-Kneipe leisten. Was uns sofort aufgefallen ist und worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, ist die größere Zahl an Radfahrer-SternInnen in Athen. Waren es vor 2, 3 Jahren nur einzelne Verrückte, die sich durch den Auto- und Motorradverkehr der hügeligen Stadt wagten, so werden es jetzt mehr und mehr. Dass das Ganze nicht nur ein Zeichen der ökonomischen Zwänge, sondern durchaus auch einen ökologischen und sportlichen Aspekt hat, zeigen auch die stattfindenden Fahrraddemos. Großer Respekt! Wie auch andernorts in Europa engagiert sich die anarchistische Bewegung derzeit vor allem im Bereich der Geflüchtetenarbeit. Viele Besetzungen in Athen werden für und mit Geflüchteten durchgeführt. Die Solidarität geht dabei über die Bewegung hinaus umso bemerkenswerter, wenn man sich vor Augen hält, in welcher wirtschaftlichen Situation sich viele Menschen im Land gerade befinden. Durch den EU-Deal mit der Türkei kommen allerdings immer weniger Geflüchtete auf den griechischen Inseln an und so brechen viele Gruppen auf Lesbos und auch anderenorts ihr Zelte ab. Genügend zu tun wird es sicherlich weiterhin geben. Und die Regierung? Die Enttäuschung über die Syriza-Regierung in der Bewegung sowie in der restlichen Bevölkerung ist groß. Dennoch bleibt festzustellen, dass zumindest Besetzungen derzeit nicht geräumt werden. Anmerkung 10. August 2016, das stimmt leider nicht mehr. Am 27. Juli wurden in Thessaloniki 3 Besetzungen geräumt und auch im Jahr zuvor fanden Räumungen statt. Bei welchen staatlichen Organen die Verantwortung für die Räumungen liegt, wissen wir derzeit nicht. Der Druck auf den Immobilienmarkt in Athen ist momentan allerdings auch nicht gerade hoch. Etwa 30% der Häuser stehen leer. Die Preise sind im Keller und erste Immobilienhaie aus dem In- und Ausland beginnen sich günstig zu bedienen. Irgendwann wird der Aufschwung schon kommen und bis dahin ist wieder ein bisschen mehr Eigentum in den Händen weniger. Dennoch zeigt sich hier ein Umfeld, in dem viel Raum für Veränderungen vorhanden ist, für Veränderungen, die notwendig sind, aber von der Frage abhängen, ob die Menschen in der Lage sind, langfristig funktionierende Projekte und Strukturen aufzubauen. Wer Interesse hat, den Parco Navarino tatkräftig oder anderweitig zu unterstützen, kann direkt über parkingiparkoatsbiv.net Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Wir möchten uns bei all jenen bedanken, die uns geholfen haben, den Film nach Griechenland zu bringen. Das war erst der Anfang. Für weitere Vorführungen und Anfragen aus Griechenland bitte entweder direkt an greecatproject@film.net, Deutsch, Griechisch, Englisch, schreiben. Oder über unsere griechische Facebook-Seite Kontakt mit uns aufnehmen. Dort findet ihr auch weitere Spieltermine und Presseartikel. Marcel und Moritz Projekt A YouTube-Kanal https://www.yno.ube.com/channel/u88k7g2y m2g y t t h n r s z y w e r radiosendung https://www.yno.ube.com griechische Facebook-Seite https://www.facebook.com/projekt-a-website-http://www.projekt-a-website-http://www.projekt-a-film.net Kultur und Alltag. Buchzezension No Anarchismus. Henning, Markus/Raasch, Rolf 2016, No Anarchismus in Deutschland. Geschichte, Bilanz und Perspektiven der anti-autoritären Linken. Reihe Black Books, Schmetterling Verlag. 3-89657-079x. Das schmale Bändchen erschien bereits vor 10 Jahren, damals noch unter dem passenden Titel No Anarchismus in Deutschland. Entstehung, Verlauf, Konfliktlinien im Berliner Oppo Verlag. Warum der Untertitel zur Geschichte, Bilanz und Perspektiven der anti-autoritären Linken geändert wurde, ist nicht nachvollziehbar, da der Perspektive des Neoanarchismus ganze 5 Seiten gewidmet wurden, dem Bilanzziehen gar keine. Henning und Raasch liefern mit diesem Buch eine durchaus zwiespältige Geschichte des Neoanarchismus. Der erste Teil des Buches führt den Titel Studentenbewegung, APO, Neoanarchismus und neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland und beleuchtet zuerst die selten dargestellte Vorgeschichte des SDS vor 1968. Der Versuch zwischen Anti-Autoritären und Traditionalisten, Marxisten und Anarchisten in und um die 68-Revolte zu unterscheiden muss so nicht immer geteilt werden, schafft aber eine gute Übersicht über verschiedene Theoriefragmente. Die ersten 176 Seiten des Bandes lohnen sich allemal, nicht nur für Interessierte des Neoanarchismus, sondern für Interessierte an linker Geschichte in Deutschland allgemein. Anders sieht es mit dem zweiten Teil des Buches aus, der den Titel Anarchismus in der DDR, eine libertäre Spurensuche trägt. Der ständige Verweis auf eine angeblich friedliche Revolution in der DDR 1989-1990, 264, macht diesen Gedanken nicht weniger falsch, und dass diese vermeintliche Revolution auch noch einen anarchistischen Kern, 264, aufwies, erscheint absurd. Es mag ja sein, dass sich die SED von Bittgottesdiensten, Massenkundgebungen und kritischen Bewegungen hat beeindrucken lassen. Ihre Macht hat sie nicht deswegen verloren. Von Streiks, die der Staatsgewalt ihre Mittel entzogen und sie zum Aufgeben gezwungen hätte, kann ebenfalls keine Rede sein, und schon gar nicht von gewaltsamen Auseinandersetzungen, die die Staatsmacht gebrochen hätten. Die hat anfangs befürchtete Gewaltaktionen gegen unbewaffnete Demonstrant-Sterninnen unterlassen und keine Pekinger Verhältnisse hergestellt. Das Buch sieht also erstens völlig davon ab, dass die Entscheidung, nicht auf die Demonstrant-Sterninnen zu schießen, allemal von der verassten SED und nicht von den Demonstrant-Sterninnen gefällt wurde. Aber nicht nur das Friedliche, sondern auch die Revolution ist ein Irrtum, wenn ein Aufruhr damit anfängt, dass ein paar Volksgenossen-Sterninnen in die Freiheit ausreisen dürfen, die meisten aber nicht, wenn dann die Staatspartei zurückweicht und dem abgrundtiefen Misstrauen ihres Volkes Zug um Zug Recht gibt, wenn schließlich das Volk auf seinem Misstrauen besteht und der Regierung auch noch das Recht zum souveränen Nachgeben bestreitet, und wenn das alles ohne organisierte Kritik an dem alten Laden geschieht, nur zuerst angeleitet und dann begleitet von wohlmeinenden Beschwerden über das unheilbar gestörte Einvernehmen zwischen Staat und Volk, dann handelt es sich nicht um eine Revolution. Dann machen sich die protestierenden Massen für einen Führungswechsel stark, der so radikal und konterrevolutionär ausfallen soll, dass das Ergebnis feststeht, noch ehe es die Veranstalter-Sterninnen selbst gemerkt haben, die eine Staatsmacht wird zugrunde gerichtet, aber nur, damit eine stärkere an ihre Stelle tritt. Dass dieser Vorgang ausgerechnet anarchistisch sein soll, kann man sich nur zusammenschustern, wenn man die Begleiterscheinungen der Machtablösung, entmachtete Bürgermeister und Betriebsdirektoren, verweigerte Befehle, gegründete Gegengewerkschaften, besetzte Geheimdienstzentralen, belagerte Kasernen, 265, etc. zum Eigentlichen erklärt. Anarchistisch wird das Ende der DDR wirklich nur, wenn man von dem absieht, was eigentlich passiert ist und stattdessen thematisiert, wie es passiert ist. Ja, das neue Großdeutschland setzte sich durch, indem massenweise alte DDR-FunktionärInnen abgesetzt und ihre Befehle missachtet wurden. Mit dem Urteil Anarchie, also eine Ordnung ohne Herrschaft, war an der Tagesordnung, 265, kann man aber wohl nicht weiter entfernt sein von dem, was dieser Tage geschah. Der erste Teil des Buches ist also durchaus zu empfehlen, der zweite jedoch liefert nicht die Geschichte des Neoanarchismus in der DDR, sondern vielmehr eine falsche Geschichte der Abwicklung der DDR als angeblich anarchistisches Projekt. Wer sich für eine Kritik der DDR sowie der angeblichen friedlichen Revolution interessiert, sei an dieser Stelle also auf andere Literatur verwiesen. 1. Zum Beispiel DDR kaputt, Deutschland ganz, eine Abrechnung mit dem realen Sozialismus und dem Imperialismus deutscher Nation aus dem Resultate Verlag. Pokémon Geo Home. Eine sarkastische Kolumne über die Verwirrungen durch Pokémon Geo. Von Imgard Edelweiß, der beleidigten Anarcha-Konservativen. Entgegnungen, am besten in literarischer Form, sind sehr erwünscht. Wir saßen vor unserem Haus auf der Kusch, als wir sie zum ersten Mal bemerkten. Dutzende Menschen, die standen oder auf Geländern saßen und in manischer Versessenheit auf ihre Smartphones glotzten. Im Grunde genommen keine seltsame Sache in unseren individualisiert entfremdeten, vernetzten Zeiten. Doch irgendetwas schien seltsam, ungewöhnlich, anders im Verhalten der internetverbundenen und dauerüberwachten Mobilfunknutzer-Sterninnen. Es war der zweite Tag, an dem Pokémon Geo in der BRD rauskam. Desinformiert und von der Mehrheitsgesellschaft abgeschnitten wie stets, erfuhr ich erst vom Freund, der bei mir saß, vom Hype, dessen Ankündigung schon an mir vorbeigegangen war. An dieser Stelle drängt es mich, mich zu outen, ich verstand meine Umwelt nie und darum ist es eine traurige Tatsache, dass bei mir nicht mal Kindheitserinnerungen wach werden, wenn es um Pokémon geht. Das ist total langweilig, ich weiß. Dabei bin ich nicht mal ohne Fernseher aufgewachsen, sondern hatte früher wohl einfach keine FreundsternInnen. Oder habe ich mir meine rudimentären Pokémon-Erinnerungen über die Jahre weggesoffen? Ich besitze kein Smartphone, wie ich früher auch lange Zeit kein Handy hatte. Nicht, weil ich etwa aus einer primitivistischen Einstellung heraus grundsätzlich technikfeindlich wäre, sondern aufgrund des schlichten Gefühls, dass ich keines brauche und meine Bedürfnisbefriedigung nicht an den Besitz und die Verfügung elektronischer Geräte geknüpft ist. So dachte ich zumindest bisher. Aber ging es mir nicht genau so, als ich mir vor Jahren das erste outgesourcte Handy schenken ließ? Immerhin lernen wir in dieser Konkurrenzgesellschaft ja auch kaum unsere Bedürfnisse kennen und artikulieren, beziehungsweise allein warenförmig vermittelt zu befriedigen, was bei Pokémon Go ja auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein scheint, da es sich kostenlos downloaden lässt und darum wie alle derartigen Produkte als Segnung des Kapitalismus verkauft wird. Vielleicht weiß ich also einfach nicht, was mir fehlt, wenn ich weder Smartphone noch Auto und kaum Besitz habe, der nicht mit einem konkreten Gebrauchswert für mich verbunden ist. Ist es am Ende möglicherweise sogar so, dass hinter meinem Bedürfnis zu rauchen eigentlich andere Bedürfnisse lauern? Paradoxerweise scheinen trotzdem auch für mich die Pokémon nunmehr in ihrer Abwesenheit anwesend zu sein. Was bisher keine direkte Rolle spielte, wird deswegen real, weil es die Realität vieler anderer prägt. Das war vorher selbstverständlich auch so, wird mir aber bewusster, wenn ich schon wieder fast jemanden mit dem Fahrrad über den Haufen fahre, weil sie versessen auf ihr mobiles Endgerät starrt, als sie wie ein Zombie die Straße kreuzt. Schadenfreude und schwarzer Humor sind Wege, mit der unverständlichen Realität umzugehen, die sich uns nicht erschließt, weil sie zu bitter ist. Auch wenn das grenzwertig ist, erheitern mich bis jetzt die Berichte über Autounfälle, von Leuten, die Klippen hinabstürzen und solchen, denen ihr Portemonnaie oder gleich ihr Smartphone geklaut wird, weil sie vertieft draufstarren und alles andere vergessen. Oder der Mann, der auf zwei Jugendliche schoss, weil sie nachts vor seinem Geschäft standen und einer den anderen fragte, was er erbeutet hätte. Eins wirklich unlustig ist, dass Menschen in Bosnien beim Zocken auf ein Landminenfeld gelaufen sind, zwei, während andere, ungewollt, in eine Schießübung der Bundeswehr stolperten, drei, oder der Typ, der seinen Job kündigte, um Pokémon zu zocken, was ja erstmal sehr vernünftig ist. Richtig traurig ist dann aber, dass er angab, dass erst das Spiel ihm den Traum zu reisen ermöglicht hätte. 4. Auf jeden Fall ist wichtig, stets beschäftigt zu sein in dieser staatlich verordneten Langeweile. Beschäftigt und mobil. Was in der Real World nicht alles für aufregende Sachen zu finden sind, wo Mensch eigentlich Pokémon fangen wollte. Schon zwei Spielersterninnen stießen auf diese Weise auf Leichen an etwas abgelegenen Orten. 5. Schlimmer wäre es wahrscheinlich, wenn sie militärische Geheimnisse aufdeckten, wie gleichzeitig das chinesische und US-amerikanische Militär befürchten. 6. Eine erheiternde Art, durch Technik die Gesellschaft transparenter zu gestalten und zu demokratisieren, abgesehen davon, dass Google gleich mal alle Daten abgreift, die sich auf dem selbst fremdgesteuerten Weg befinden. In Zukunft wird er die Pokémon-Fans wohl immer wieder zu den Filialen von Großunternehmen führen, welche es sich leisten können, Nintendo die Kohle rüberzuschieben, um bei sich ein paar rare Exemplare platzieren zu lassen. 7. Eine Investition ins Spezielle im Allgemeinen des für jeden Trottel der Industrienationen prinzipiell Verfügbaren. Schließlich führt auch der Spannungsbogen im, aus ideologiekritischer Perspektive hochinteressanten, Trailer für das Augmented Reality Game vom allgemeinen, alltäglichen der vereinzelten und vereinsamten, bürgerlichen Individuen zu ihrer mystischen Vereinigung im neoliberalen, kollektiv unterworfener Vollidioten. 8. Im Endfight alle gegen Mewtwo, wird auf eine blonde, junge Frau fokussiert, wobei die vorher verschleierten rassistischen, patriarchalen und Klassenunterschieden wieder zutage treten. Um über die Austauschbarkeit und Konkurrenz menschlicher Player hinwegzutäuschen, dürfen alle auf das ultimative Opfer einprügeln. Armes Mewtwo. Doch hier geht es nun mal um vermeintliche Urinstinkte, die in der kapitalistischen Gesellschaft als natürlich behauptet werden, sammeln, tauschen, konkurrieren und natürlich kämpfen. Vögeln können die Viecher wohl noch nicht miteinander. Doch dass für die Reproduktion gesorgt ist, begriff ich, als vor mir jemand schrie, ja, 10 Kilometer und damit ein Ei ausgebrütet hatte. Die Hausärztin wird ihn loben, weil er endlich mal etwas draußen rumläuft. Unglaublich, was der technische Fortschritt alles möglich macht, Menschen gehen spazieren. Doch ich will spazieren gehen und höchstens mal ein schönes Blatt, Muscheln oder Sperrmüll sammeln. Ich will nicht mobil sein, wie's das Jobcenter verlangt, will nicht konkurrieren, um zu profitieren oder einem armseligen Nationalismus zu frönen. Wäre auch wirklich zu viel verlangt gewesen, dass ein einzelnes Online-Game die gesellschaftlichen Verhältnisse über den Haufen wirft. Habe ich mich am Ende also doch noch vom Hype blenden lassen, weil ich damit fortwährend belästigt werde. So hängen weiterhin massig Leute vor unserem Haus rum. Wir sitzen weiterhin auf dem Sofa und lachen drüber. Wahrscheinlich, weil wir kein Leben haben. Stimmt schon, irgendwie fühlt es sich nicht so real an in diesen falschen Verhältnissen. Abgesehen von dem Typen, der mit seinem Smartphone so auffällig nah bei uns rumsteht und bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er möglicherweise ein Fascho ist und uns belauscht. Die Auseinandersetzung um die Aneignung dieser Tarnungsmethode ist längst im Gange. So war die Zockverabredung, um Pegimon in München zu stören, wohl ein ganz guter Anfang. 9. Die Pegimon-Nazis griffen das wiederum auf und reklamierten für sich die Realität, indem sie mit drohendem Unterton versprachen, wirkliche Ziele zu sammeln. Tatsächlich geht es hierbei um eine Auseinandersetzung um die Konstruktion der Wirklichkeit. Doch was ist Wirklichkeit, wenn durch technische Entwicklungen die Grenzen zwischen physischer Umgebung und digitaler Überlagerung immer weiter verschmolzen werden? Was ist Realität und was ist Spiel, wenn Intensivzocken nicht mehr bedeutet, sich tagelang mit Chips und Cola im verdunkelten Keller einzunisten, was meiner Ansicht nach keineswegs unsozialer ist, als damit permanent andere Leute draußen zu belästigen? Wenn wirklich mit seiner Umgebung zu spielen und beispielsweise Hauswände mit Graffitis oder Plakaten zu verzieren hart bestraft wird. Ja, ich weiß, dass ich über meine Ansichten reflektieren und meine Ressentiments in Frage stellen muss. Ich halte mich an ihnen fest, um der Tatsache zu begegnen, dass ich die Realität um mich herum nie vollends begreifen kann, dass ich immer nur Ausschnitte sehe und diese auf bestimmte Weise interpretiere. Veränderungen verunsichern mich. Ich bin wohl etwas konservativ. Anarcha-konservativ. Vielleicht sogar biokonservativ, wie die Transhumanist-SternInnen sagen und damit Leute meinen, die es nicht so geil finden, wenn in Körper von Lebewesen unbedingt Biotechnologie eingebaut werden muss. Also bin ich fortschrittsskeptisch, weil mir noch keine technische Errungenschaft begegnet ist, die soziale Probleme löst und sie nicht nur kompensiert. Was hat das jetzt aber mit Pokémon Go zu tun? Nur so viel, dass wir grundsätzlich mal wieder Debatten über Techniken und unseren eigenen Umgang damit führen sollten. Brauchen wir für unsere Veranstaltungsreihe wirklich eine Facebook-Seite oder muss auf unserem Plakat ein QR-Code sein? Warum? Einfach nur, weil das irgendwie hip und modern ist. Rechnen wir wirklich damit, dass signifikant mehr Menschen mit unseren Inhalten in Berührung kommen und sich auch damit beschäftigen? Warum nehmen immer noch so viele Leute ihre Smartphones mit auf die Demo? Wie oft konnten sie sich damit dort dann wirklich selbst ermächtigen? Auf der Metaebene gefragt, was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir uns Techniken aneignen und damit Anarchie verwirklichen können? Doch ich will nicht mit der gefühlten Moralkeule, sondern mit einer wahren Anekdote schließen, um den ironischen Charakter der Erzählung zu bewahren. Vor einiger Zeit wurde mal ein Haus besetzt. Im Haus direkt gegenüber, nur ein Dutzend Meter Luftlinie, zockte ein Typ in seiner Bude am Rechner. Dies tat er stundenlang bis in die späte Nacht, während die Besetzer SternInnen ihm dabei zuschauen konnten, die unten versammelten Leute Barrikaden errichteten und von weiter Ferne Blaulicht blinkte. Es handelte sich genau um den Typ Bürger SternInnen, die Stern, der auch kein Stück gezuckt hätte, wenn seine Nachbar SternInnen von der Gestapo abgeholt worden wären. Auch als ein Bengalo auf dem Dach gezündet wurde, veränderte das nichts an seiner kontemplativen Haltung. Hätten wir damals Pokémon Go gehabt, wäre er vielleicht vorbeigesteuert und hätte bei Team Schwarz-Rot einige Antimon gefunden. 1 http://www.n-tv.de/technik 2 http://www.n-tv.de/panorama 3 http://www.abendblatt.de/region/niedersachsen 4 http://www.huffingtonpost.de/2016/07 5 http://www.n-tv.de/technik 6 http://www.eurasisches-magazin.de/ticker 7 http://onlinemarketing.de/news 8 https://www.youtube.com 9 http://www.huffingtonpost.de/2016/07 Analyse und Diskussion. Gemeinsam gegen Leviathan. Kropotkins gegenseitige Hilfe als Alternative zum autoritären Staat von Hobbes. Von Benjamin W. Immer wieder Thomas Hobbes. In diesem Es soll es darum gehen, die beiden Werke Leviathan von Thomas Hobbes und die gegenseitige Hilfe von Peter Kropotkin miteinander zu vergleichen. Ich möchte verstehen, durch welche anthropologischen Annahmen Hobbes und Kropotkin auf ihre unterschiedlichen ethischen und politischen Konsequenzen schließen und Missverständnisse aufzeigen. Vor allem ist es mir ein Anliegen, die vermeintliche Alternativlosigkeit zu einem autoritären Staat als einen Trugschluss aufzudecken. Denn es ist immer noch und weiterhin wichtig, die Allmacht einer angeblich notwendigen, autoritären Regierung in Frage zu stellen, anstatt diese mit theoretischem Rüstzeug immer wieder neu auszustatten. Die blinde Faszination mit der Thomas Hobbes-Theorie vom übermächtigen Staat weiterhin in Schulen und Unis behandelt wird, halte ich für sehr fragwürdig. Aus all diesen Gründen möchte ich in diesem Artikel den besonderen Wert von Kropotkins Theorie der gegenseitigen Hilfe aufzeigen und die in ihr enthaltene Herrschaftskritik auf die Theorie des angeblich notwendigen, autoritären Staates Thomas Hobbes anwenden. Jede Stern R gegen jede Stern N. Thomas Hobbes hält im zweiten Teil seines Werkes zunächst einmal fest, dass die willentlichen Handlungen und Neigungen aller Menschen nicht nur darauf aus sind, sich ein zufriedenes Leben zu verschaffen, sondern auch darauf, es zu sichern. Außerdem erklärt er ein fortwährendes und rastloses Verlangen nach immer neuer Macht für einen allgemeinen Trieb der gesamten Menschheit. Da dies für jede Stern N einzelne Stern N gelte, führe dieser Machttrieb zu einem ständigen Wettbewerb, der letztendlich das Mittel benötigen würde, den anderen zu töten, zu unterwerfen, zu verdrängen oder zurückzuwerfen. Ebenso erwähnt Hobbes bereits die angebliche Neigung des Menschen, einer öffentlichen Gewalt zu gehorchen, da ihr Verlangen nach Wissen und friedlichen Künsten das Verlangen nach Schutz durch eine andere Macht als die eigene enthalten würde. Auch erwähnt Hobbes bereits die Furcht vor Unterdrückung, die den Menschen anspornen würde, zuvorzukommen oder die Hilfe von Bundesgenossen zu suchen, denn es gibt keinen anderen Weg, Leben und Freiheit zu sichern. Interessant ist an dieser Stelle schon die nur am Rande erwähnte Rolle der Hilfe von Mitmenschen. Wenn sich Hobbes im Folgenden zunehmend kritisch mit der Rolle der Kirche auseinandersetzt, in der listige Einzelpersonen begannen den Aberglauben und das Unwissen vieler Menschen zu benutzen, um andere zu regieren und deren Macht am gründlichsten für sich selbst auszunützen, handelt es sich hierbei leider lediglich um eine Kritik an einer falsch geführten Herrschaft, aber nicht um eine Kritik an Herrschaft als solcher. Nachdem Hobbes die gleichen Bedingungen der Menschen, besonders bezüglich der geistigen Fähigkeiten, unterstreicht, betont er das für jede Stern N einzelne Stern N zutiefst von Misstrauen und Konflikten geprägte Leben. Die drei hauptsächlichen Konfliktursachen seien Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht. In diesem Naturzustand herrsche demnach beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft und kurz. Die Menschen befänden sich laut Hobbes demnach in einem Zustand, der Krieg genannt wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Was es in diesem Zustand aber nicht geben könne, seien Frieden, Gesetz, Gerechtigkeit, Eigentum und Moral. Lediglich dem sogenannten Naturrecht alle auf alles schreibt Hobbes eine Existenz zu. Ebenfalls das Recht auf Verteidigung des eigenen Lebens mit allen Mitteln sei unter dem Begriff Naturrecht zu verstehen. Da der angenommene, dauerhafte Kriegszustand für alle Betroffenen jedoch nicht annehmbar ist, bedarf es einer gemeinsamen Bekundung von Absichten und einer Vereinbarung zum jeweiligen Verzicht auf das totale Naturrecht, der Stern des Einzelnen auf alles. Diese wechselseitige Übertragung von Recht nennt man Vertrag. Als sehr interessant zu betrachten sind jedoch noch die weiteren Naturgesetze. Sie sind unveränderlich und ewig, denn Ungerechtigkeit, Undankbarkeit, Anmaßung, Hochmut, Unbilligkeit, Begünstigung und anderes mehr können niemals rechtmäßig gemacht werden. Denn es kann kein Fall eintreten, dass Krieg das Leben erhält und Frieden es vernichtet. Hobbes scheint sich an dieser Stelle zu widersprechen, da er nun doch von Werten spricht, die es auch im Naturzustand geben soll. Es zeigt sich aber außerdem, dass Hobbes den beschriebenen Kriegszustand der Menschheit in keinster Weise befürworten würde, sondern im Gegenteil einen vernünftigen Ausweg aus diesem sucht. Gegenseitige Hilfe. In dem über 200 Jahre später erschienenen Werk Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt reagierte Peter Kropotkin, V.A. auf die verkürzte Interpretation der Evolutionstheorie Darwins, aus der viele seiner Zeitgenoss-SternInnen einen gefährlichen Sozialdarwinismus entwickelten. Kropotkin hingegen ging es um eine genaue Untersuchung des von Darwin benannten sozialen Instinkts und die Beweisführung einer in der Biologie stets vorhandenen gegenseitigen Hilfe als Naturgesetz. Bereits in seinem Vorwort nimmt Kropotkin kurz Bezug auf Hobbes' Theorie, indem er schreibt, dass Anhänger der Entwicklungstheorie behaupten, der Krieg aller gegen alle sei das Gesetz des Lebens. Außerdem macht er bereits auf den Fehlschluss aufmerksam, dass der Krieg alle gegen alle innerhalb derselben Spezies dieselbe Rolle einnehme wie gegenüber befeindeten Arten. Hierzu schreibt er, wie schrecklich auch der Krieg zwischen verschiedenen Arten tobt innerhalb der Gemeinschaft, ist gegenseitige Hilfe die Regel. Die Ameisen und Termiten haben auf den Hobbeschen Krieg verzichtet. Der viel zitierte Ausspruch Homo homini lupus est, lateinisch, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, würde nach dieser Auffassung schlichtweg keinen Sinn ergeben, da der Wolf niemals sein eigener, natürlicher Feind sein kann. Nach einigen Ausführungen zum Zusammenleben unterschiedlicher Insekten kommt Kropotkin schon hier zu dem Schluss, dass der Kampf alle gegen alle nicht das Naturgesetz sei und gegenseitige Hilfe ebenso wohl ein Naturgesetz ist wie gegenseitiger Kampf. Am Ende des zweiten Kapitels kommt er zu den Bedingungen des Menschen, den er als irdisches Lebewesen begreift, welches allein durch Naturgesetze bestimmt ist. Stark geprägt vom Evolutionsgedanken fasst er zusammen, dass die Ausübung der gegenseitigen Hilfe den Menschen im Sinne Darwins erst überlebensfähig gemacht habe und dieser deshalb erst die Stufe erreicht hat, auf der wir jetzt stehen. Zu Beginn des dritten Kapitels befasst sich Kropotkin dann ganz konkret mit den Annahmen Hobbes und dessen Anhänger SternInnen. So schreibt er über diese, sie schlossen daraus, die Menschheit sei nichts als eine lose Ansammlung von Lebewesen, die immer bereit seien, miteinander zu kämpfen, und nur durch das Eingreifen einer Gewalt daran verhindert würden. So kritisiert er bereits die Annahme, dass der sogenannte Naturzustand nichts war als ein fortwährender Krieg zwischen Individuen. Der Hauptirrtum Hobbes und seiner Anhänger SternInnen, so schreibt Kropotkin weiter, bestand darin, dass sie sich einbildeten, die Menschheit habe ihr Leben in Gestalt kleiner, umherschweifender Familien begonnen. Vielmehr seien Gesellschaften, Horden oder Stämme, nicht Familien, die ursprüngliche Form der Organisation der Menschheit gewesen. In einem leider noch diskriminierenden, verzerrten Vokabular schreibt Kropotkin zu Hobbes, dass unsere Kenntnisse vom primitiven Menschen eigentlich nicht so dürftig sind, und dass sie den Spekulationen Hobbes eher widersprechen als zustimmen. Besonders auch die Rolle des Individuums ist laut Kropotkins Annahmen eine ganz andere als bei Hobbes. Ungezügelter Individualismus ist ein modernes Gewächs, aber es ist kein Merkmal der primitiven Menschen. Während Kropotkin an weiteren Beispielen begründet, warum Kriege nie der Normalzustand der Menschen waren, macht er eine erstaunliche Bemerkung, die der Vorstellung vieler Historiker Sterninnen und Anhänger Sterninnen einer verkürzten Theorie Hobbes stark widerspricht. Hobbes selbst hingegen hätte der folgenden Theorie vermutlich sogar zugestimmt. Es handelt sich um die Vorstellung, dass der Krieg niemals die gesellschaftliche Entwicklung vorangetrieben hat, sondern im Gegenteil parallel zum Geschehen der Massen ablief, während die Krieger sich gegenseitig ausrotteten und die Priester ihre Gemetzel segneten und feierten, währenddessen setzten die Massen ihr täglichen Leben fort. Ganz im Gegensatz zur Annahme Hobbes beginnt Kropotkin sein Kapitel Gegenseitige Hilfe unter den Barbaren mit der herrschaftskritischen Empörung über die Gewalt, durch die sich die ersten selbstbenannten Regierungen der Menschen begründeten, von Despoten zu Sklaven gemacht, in Staaten getrennt, die immer bereit sind, gegeneinander Krieg zu führen, kritisch gegenüber der sogenannten Geschichtsschreibung und den Interpretationen einiger Philosoph-Sterninnen, schreibt Kropotkin weiter. Mit dieser Geschichte der Menschheit in den Händen erklärt der pessimistische Philosoph triumphierend, dass Krieg und Unterdrückung der eigentliche Inhalt der Menschennatur seien, dass die kriegerischen und räuberischen Instinkte des Menschen nur durch eine starke Regierungsgewalt, die Frieden erzwingt und so den wenigen und edleren Gelegenheit gibt, der Menschheit für kommende Zeiten ein besseres Leben zu bereiten, in Grenzen gehalten werden können. Gemeinsam von Natur aus oder per Gesetz. Es scheint, als könnte lediglich die Erkenntnis, dass der elende Kriegszustand für alle unannehmbar ist, als ein gemeinsamer Gedanke beider Autoren betrachtet werden. Des Weiteren könnte man jedoch auch behaupten, dass Kropotkin den Annahmen Hobbes vom Überlebenstrieb der Stern des Einzelnen eigentlich nicht widerspricht. Zumindest die Beschreibung, die Menschen sorgen sich um die Zukunft und fürchten den Tod, und die Annahme, dass der Mensch von Natur aus auch nicht ausschließlich gut sein könne, würde so vielleicht auch Kropotkin unterstreichen. Dennoch niemals ohne den Zusatz, dass dieser sogenannte Kampf ums Überleben nicht ebenfalls von Beginn an eine soziale Komponente enthielte, gerade im Dienste dieses Überlebens sind sie, als soziale Wesen, geradezu gezwungen, mit ihren Artgenossen zu kooperieren. Diese Kooperation, so unterscheiden sich die beiden Theorien nun doch voneinander, wäre in Kropotkins Verständnis auch in einem Naturzustand notwendigerweise enthalten, wohingegen die Kooperation bei Hobbes erst den Austritt aus dem Naturzustand ermöglicht. Beide Autoren bemühen sich darum, der Gemeinschaft einen Sinn zu geben. Während die Gemeinschaft bei Kropotkin aber bereits ein Naturgesetz ist, glaubt Hobbes diese erst durch die Ernennung eines Gemeinwesens, eines Staates und eines sogenannten Souveräns verwirklicht zu sehen. Während Kropotkin also als Anhänger Darwins vom Evolutionsgedanken, insbesondere auch der sozialen und moralischen Evolution, überzeugt ist und deshalb Solidarität und Moral als tief in der Naturgeschichte des Lebens verwurzelt sieht, stellt für Hobbes erst ein formaler Vertrag vernünftiger Menschen die Grundlage für ein Gemeinwesen dar. Warum jedoch in dieser Prämisse Hobbes ausgerechnet die Furcht vor einem strafenden Souverän die Gesellschaft aufrechterhalten soll, erscheint mir zutiefst fragwürdig. Die Stern der Souverän-Sternin als vermeintliche Stern-Erschützer-Stern in der Gemeinschaft, für Hobbes können also Moral, Recht und Frieden erst im Gemeinwesen bestehen. Darüber hinaus versucht dieser jedoch auch zu begründen, warum erst ein staatliches System unter der Führung eines autoritären Souveräns den Frieden der Gemeinschaft sichern könne. Hierzu schreibt er, die Menschen, die von Natur aus Freiheit und Herrschaft über andere lieben, führten die Selbstbeschränkung, unter der sie im Gemeinwesen leben, mit dem Ziel ein, dem elenden Kriegszustand zu entkommen. Außerdem, so Hobbes, benötigen die Menschen eine öffentliche Macht, die sie im Zaum halten soll. Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen öffentlichen Macht liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre Einzelwillen auf einen Willen reduzieren können. Offensichtlich hat Hobbes an dieser Stelle keinerlei Vertrauen in die Übereinstimmung der einzelnen Menschen und behält weiterhin die Vorstellung der unüberwindbaren Konkurrenz und Bedrohung zwischen den Individuen. Sein einziger theoretischer Ausweg scheint die Ernennung einer Stern eines Repräsentantin Sternrepräsentanten des Gemeinwillens zu sein. Dies ist die Erzeugung jenes großen Leviathan oder besser jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Diese Person wird souverän genannt und besitzt die souveräne Gewalt und jeder andere, daneben ist sein Untertan die Stern der souveränen Stern in, die Stern der nach Hobbes entweder in einer Monarchie, einer Aristokratie oder in einer Demokratie über seine Untertanen herrscht, besäße die volle Gewalt über die Rechtsprechung, das Recht der Kriegserklärung und des Friedensschlusses, das Recht zur Auswahl aller Räte, Minister, obrigkeitlicher Personen und Beamten und den Oberbefehl über das ganze Militär. Ich werde mich ab jetzt aber auf einen besonderen Gedanken Hobbes beschränken, von dem ich annehme, dass er für die Ethik von zentraler Bedeutung ist, und zwar die Legitimation der Herrschaft von Menschen über Menschen. Denn Hobbes' Theorie geht über die bloße Übereinstimmung zwischen den Individuen hinaus, indem er eben nicht nur verlangt, dass sie sich ein ihnen entsprechendes Gesetz und eine Moral immer wieder neu begründen, sondern dass sie, und das ist der Unterschied, ihre natürlichen Freiheiten nicht nur zu ihrem eigenen Zwecke aufgeben sollen, sondern im Sinne eines Gehorsams unter eine Staatsgewalt, einer Stern einem souveränen Stern in, einem bereits vollendeten System. Außerdem möchte ich auf folgende Gegenüberstellung Hobbes aufmerksam machen, bei der er zwischen Gemeinwesen durch Aneignung und Gemeinwesen durch Einsetzung unterscheidet, die sich seiner Meinung nach nur darin unterscheiden, dass die Menschen, die ihren Souverän wählen, dies aus Furcht voreinander tun Anmerkung, Einsetzung, und nicht aus Furcht vor demjenigen, den sie einsetzen Anmerkung, Aneignung, die Rechte und Folgen der Souveränität sind in beiden Fällen die gleichen bereits an. Dieser Stelle scheint Hobbes völlig zu ignorieren, dass er so nicht nur Herrschaft des Menschen über den Menschen als solche legitimiert, sondern darüber hinaus sogar die gewaltsame Aneignung von Herrschaft. Besonders unangebracht halte ich den Vergleich mit der elterlichen Herrschaft, die laut Hobbes auf Zustimmung des Kindes beruhe, die entweder ausdrücklich oder durch andere, ausreichende Erklärungen erfolgte. Wie in aller Welt das geschehen soll, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Noch erschreckender verteidigt Hobbes auf den folgenden Seiten die Herrschaft durch Eroberung oder Sieg im Krieg, die nichts anderes sei als die Herrschaft des Herrn über seinen Knecht der Knecht sei, so schreibt er es tatsächlich, nicht aufgrund des Sieges verpflichtet, sondern weil er damit einverstanden ist. Allein die zuvor von Hobbes beschriebene Furcht vor dem Tod durch den mächtigeren anderen veranlasst die angeblich daraus freiwillig erfolgende Unterwerfung. Diese Situation als von den Knechten freiwillig akzeptiertes Verhältnis darzustellen, halte ich für eine völlig verzerrte Anmaßung. Dieses eindeutige Gewaltverhältnis beschreibt er an anderer Stelle noch erschreckender, wenn er meint, Sklaven, die in Gefängnissen oder Fesseln arbeiten, tun dies nicht, weil sie verpflichtet dazu sind, sondern um den Grausamkeiten ihrer Aufseher zu entgehen. Völlig absurd und entwürdigend wird es, wenn Hobbes schreibt, der Knecht würde selbst die Gewalt seines Herrn autorisieren. Denn der Knecht erkennt alle künftigen Handlungen seines Herrn als die eigenen an und autorisiert sie. So ist er selbst Autor und kann ihn nicht wegen eines Unrechts anklagen. Die Schlussfolgerung seines hinkenden Argumentes, dass elterliche und despotische Gewalt völlig dieselben seien wie die eines Souveräns durch Einsetzung, beschreibt, wie ich es nun glaube belegt zu haben, einen gewaltigen und im tiefsten Sinne des Wortes gewaltverherrlichenden Irrtum. Nun also lieber schnell zurück zu Kropotkin. Gemeinsam gegen Leviathan. Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich bei der Vorstellung der Gemeinschaft bei Kropotkin um eine natürliche Begebenheit, die durch das für die Ethik so entscheidende Prinzip der gegenseitigen Hilfe gestärkt wird. Kropotkin blickt auch auf das Thema der Gemeinschaft und der Moral aus einer historischen Position. Historisch betrachtet sei die Idee der Herrschaft von Menschen über Menschen eben nicht schon immer vorhanden gewesen, sondern eben erst entstanden. So schreibt Kropotkin, tausende Jahre hat diese Organisation die Menschen zusammengehalten, obwohl nicht die geringste Herrschaftsgewalt da war, die sie aufgezwungen hätte. Interessant ist, dass auch Kropotkin davon ausgeht, dass sich die Herrschaft der wenigen neben Reichtum und militärischer Macht auch durch eine Sehnsucht der Massen, den Frieden zu erhalten, aufbauen und etablieren konnte. Er geht aber eben nicht davon aus, dass bezogen auf die mittelalterlichen Städtegemeinden, einer Stern einem souveränen Stern in die alleinige Rechtsprechung zugekommen wäre. Er war kein Herrscher über das Volk, die höchste Gewalt gehörte noch immer der Volksversammlung. Parallel hierzu, so schreibt er weiter, entwickelte sich auch erstmalig in der mittelalterlichen Stadt eine neue Organisationsform der Gemeinschaft. Dieses neue Element waren die Gilden. Die auch als Minne oder Zünfte benannten neuen Organisationen traten überall ins Leben, wo eine Gruppe von Menschen zu gemeinsamer Betätigung zusammenkam. Mit der Verpflichtung, einander zu helfen und ihre Streitigkeiten vor Richtern zu erledigen, die sie alle gewählt hatten. Der Unterschied zum Staatswesen bestehe eben darin, dass die Institution der Gilde einem tiefen Bedürfnis der Menschennatur entsprach und als ein humanes, brüderliches Element eingeführt war anstatt des formalen Elementes, das das Hauptmerkmal der Staatseinmischung ist. Des Weiteren erläutert Kropotkin einen von Anfang der Herrschaftsentstehung an bestehenden Widerstand der StadtbürgersternInnen gegenüber den adligen Feudalherren, bevor er zu dem Schluss kommt, dass nicht die angeblichen Friedensgründer, Könige, Kaiser und Kirche, sondern die Städte die Initiative zur Wiederherstellung des Friedens und zur Einigung ergriffen hatten. Ebenfalls ausdrucksstarke Worte findet Kropotkin noch einmal, wenn er den tragischen Irrtum des Glaubens an die Allmacht des Staates verdeutlicht. Und zwar den Irrglauben, dass das Heil in einem stark organisierten Staat, der unter einer halbgöttlichen Gewalt stehe, zu suchen sei, dass ein Mann der Lenker der Gesellschaft sein kann und muss, und dass er im Namen des öffentlichen Wohles jede Gewalttat begehen darf. Dies führte zu einem Bruch in der sozialen Entwicklung der Gemeinschaft der Menschen. Mit diesem Glauben an die Macht eines Menschen schwand das alte, föderalistische Prinzip dahin und der Schöpfergeist der Massen ging verloren. Und doch ging die Strömung zu gegenseitiger Hilfe in den Massen nicht verloren und die Herrschaft von Menschen über Menschen war und blieb von Anfang an illegitim. Starke Stern er souverän Stern in oder starke Gemeinschaft. Während Thomas Hobbes in den weiteren Ausführungen seines Leviathan also versucht, die Herrschaft der wenigen über die vielen zu rechtfertigen und die Souveränität noch dazu als unmittelbar von Gott autorisiert betrachtet, macht Kropotkin deutlich, warum zu jeder Zeit das Bedürfnis nach gegenseitiger Hilfe und Unterstützung der Hauptführer zum weiteren Fortschritt gewesen ist und warum dieses Prinzip sich eben nicht mit Hilfe eines Souveräns, sondern eigenständig fortsetzte. Der Staat, der sich auf unverbundene Summen von Individuen, deren einzige Verbindung er sein wollte, gründete, entsprach nicht seinem Zweck. Die Tendenz, gegenseitige Hilfe zu üben, zwang schließlich seine eisernen Gesetze nieder. Gemeinsam bleibt den Ideen Hobbes und Kropotkins, dass sie im Krieg alle gegen alle keinerlei Sinn bzw. keinen Fortschritt entdecken können. Während Hobbes jedoch all seine Hoffnung auf ein konstruiertes, vollständiges Staatsmodell setzt, welches die Menschen durch Furcht vor Strafe in friedlichem Zaum halten soll, hofft Kropotkin auf eine, auch in ethischer Hinsicht, Weiterentwicklung der Menschheit, die immer wieder durch Kriege und Herrschaftsgewalt bedroht wird, sich aber letztendlich durchsetzen könne. In der Betätigung der gegenseitigen Hilfe finden wir also den positiven und unzweifelhaften Ursprung unserer Moralvorstellungen, und wir können behaupten, dass in dem ethischen Fortschritt des Menschen der gegenseitige Beistand, nicht gegenseitiger Kampf, den Hauptteil gehabt hat. Für die solidarische Gemeinschaft. Ich hoffe, nun dargelegt zu haben, inwiefern sich die pessimistischen anthropologischen Annahmen Hobbes, in denen er davon ausgeht, dass der Mensch im Naturzustand dem Menschen nichts anderes als ein Wolf sei und sich jede Stern er einzelne unter dem Krieg aller gegen alle leidend aus diesem Zustand befreien will, den Thesen Kropotkins widersprechen. Kropotkin nämlich, so habe ich erläutert, betrachtet den Zustand der Menschen als einen natürlichen Zustand in einem historischen Prozess, der fortwährend in der sozialen, politischen und moralischen Evolution fortgesetzt wird und die gegenseitige Hilfe als sozialen Instinkt bereits enthält. Ausgehend von ihren unterschiedlichen Annahmen und trotz ihrer jeweiligen guten Absicht hinsichtlich der Überwindung von Kriegen und unkontrollierbarer Gewalt, ziehen beide Philosophen jeweils stark voneinander abweichende Konsequenzen. Während sich Hobbes für ein durchdachtes, konstruiertes Staatsmodell ausspricht und dieses durch souveräne Herrschaft und die Furcht vor deren Strafe konservieren will, entwirft Kropotkin ein parallel zum kriegerischen Verlauf der Menschengeschichte ablaufendes Bild einer sich konstant weiterentwickelnden solidarischen Gemeinschaft, die unabhängig von Staatensystemen und trotz Unterdrückung durch unterschiedlichste Herrschaftsformen bestehen bleiben konnte. Darüber hinaus habe ich die Herrschaftslegitimation Hobbes mit der Ablehnung von Herrschaft von Menschen über Menschen, die Kropotkin vertritt, verglichen und habe dabei eine fehlerhafte und absurde Argumentation Hobbes festgestellt. So bin ich zu der Überzeugung gelangt, die Faszination des Leviathan weiterhin kritisch zu hinterfragen und die aus dieser entspringende Rechtfertigung eines autoritären Staates für nicht hinnehmbar bzw. gefährlich zu halten. Vielmehr überzeugt hat mich die Theorie Kropotkins der gegenseitigen Hilfe als in der Natur des Menschen verankerten sozialen Instinkt, welcher den für die ethische Entwicklung des Menschen am meisten bestimmenden Faktor darstellt. Ich frage mich, ob eine eigentlich längst hinfällige Aufmerksamkeit auf die beeindruckende Arbeit Peter Kropotkins in Schulen und Universitäten nicht sogar absichtlich außen vor gelassen wurde. Für eine befreite Gesellschaft und eine emanzipierende Bildung aller jedenfalls würden die Werke Kropotkins bei weitem mehr beitragen als das längst überholte Werk von Thomas Hobbes. In diesem Sinne, kritische Bildung für alle und für eine solidarische Gemeinschaft. Literaturverzeichnis Hobbes, Thomas, Leviathan. Teil I und Teil II. Leipzig, Reclam 1978. Kropotkin, Peter, Gegenseitige Hilfe. In der Tier- und Menschenwelt. Rossdorf, trotzdem 2011. Vuketitz, Franz M., im Vorwort zu Kropotkin, Peter, Gegenseitige Hilfe. In der Tier- und Menschenwelt. Rossdorf, trotzdem 2011. Revolution ist mehr als ein Wort. 23 Thesen zum Anarchismus Teil 2. Die gegenwärtigen Probleme des Anarchismus. Das Problem der Revolution verfolgt den Anarchismus seit dessen Anfängen. Andere Probleme tauchen auf und verschwinden, je nach historischen Bedingungen und dem Stand der Bewegung. Hier sind die wichtigsten, die wir heute identifizieren können. Die Demonstration moralischer Überlegenheit überschattet oft die politische Arbeit. Das grundlegende Problem scheint zu sein, dass sich zwei Motivationen oft überlappen, wenn Menschen in anarchistischen Kreisen aktiv werden: die eine ist es, die Welt verändern zu wollen, die andere, besser als der Durchschnittsmensch zu sein. Letzteres führt leicht zu Selbstmarginalisierung, da jedes Gefühl moralischer Überlegenheit impliziert, einer auserwählten Gruppe anzugehören und nicht der Masse. Wenn dieses Gefühl dominant wird, wird die eigene Identität wichtiger als politische Aktion und das Aufzeigen persönlicher Defizite anderer wichtiger als politische Veränderung. Bedauerlicherweise treffen die härtesten moralischen Anklagen oft Menschen in den eigenen Kreise statt die wirklichen Bösewichte, frei nach der beklagenswerten Logik: wenn wir unseren FeindsternInnen nichts anhaben können, nehmen wir uns unsere FreundsternInnen vor. Das Herabsehen auf Outsider und der gleichzeitige Konkurrenzkampf mit Insidern um moralische Alpha-Positionen ist eine Kombination, die einer Bewegung mit revolutionärem Anspruch unwürdig ist. Die anarchistische Bewegung ist eine Subkultur. Subkulturen sind großartig. Sie geben Menschen ein Zuhause, eines, das Leben retten kann, sie helfen der Aufbewahrung aktivistischen Wissens, sie erlauben Experimente und vieles mehr. Aber Dissens ist nicht Revolution. Wenn die Politik auf die Subkultur reduziert wird, wird revolutionäre Rhetorik leer und abstrakt. Leute hassen dieses und scheißen auf jenes, aber dann. Der Standardmodus, die Standardstimmung, vieler anarchistischer Kreise reicht von griesgrämig bis rutzig. Manchmal sind die angeblichen Mikrokosmen einer befreiten Welt weniger einladend als so ziemlich jeder andere Ort, dunkel, dreckig und bevölkert von Menschen, die Unfreundlichkeit mit Rebellion verwechseln. Sich wie ein Arsch zu benehmen, macht niemanden zu einer revolutionären Person, nur zu einem Arsch. Penetrantes Gemotze kennzeichnet leider auch interne Debatten. Die Kommentarspalten auf manchen anarchistischen Online-Foren gehören zu den sichersten Mitteln, Menschen auf ewig vom Anarchismus fernzuhalten. Ein emanzipatorischer Umgang mit Meinungsverschiedenheiten ist von Offenheit und Selbstkritik geprägt, nicht von anonymem Gegröle. Trotz des theoretischen Hochhaltens von Individualität und Mannigfaltigkeit sind anarchistische Szenen von einer enormen Konformität geprägt. Jedes durchschnittliche Innenstadtcafé bringt eine größere Vielfalt an Menschen zusammen als die meisten anarchistischen Treffpunkte. Dafür gibt es historische Gründe, aber das Resultat ist schlicht, dass die anarchistische Kultur, Sprache, soziale Codes, Äußeres ungemein homogen ist. Doch wie anarchistisch sind Milieus, in denen Menschen sich nicht willkommen fühlen aufgrund der Kleidung, die sie tragen, der Nahrung, die sie verzehren, oder der Musik, die sie hören? Es gibt in anarchistischen Kreisen einen wichtigen Unterschied zwischen AktivistSternInnen, die gegen Ungerechtigkeit kämpfen, und AktivistSternInnen, die unmittelbar von Ungerechtigkeit betroffen sind. Alle müssen zusammenarbeiten, um tatsächlich etwas verändern zu können, aber die unterschiedlichen Motivationen sind in Betracht zu ziehen. Während Menschen, die einem missionarischen Ruf folgen, gerne zu Ideologisierungen neigen, sind von Ungerechtigkeit betroffene Menschen oft pragmatischer. Wird dieser Unterschied negiert, driften Menschen leicht auseinander. Im schlimmsten Fall bleiben nur die Ideolog-SternInnen zurück und abstrakte Debatten über persönliche Identität und akzeptable Sprache werden zum Hauptschauplatz einer vermeintlich radikalen Politik, die tatsächlich jede Verbindung zur gesellschaftlichen Basis verloren hat. In diesem Kontext wird radikale Politik zu einer primär intellektuellen Übung, die kaum etwas über die Qualität ihrer Protagonist-SternInnen als engagierte und zuverlässige Genoss-SternInnen aussagt. Die Ideen von freien bzw. sicheren Räumen werden oft durcheinander gebracht. Sichere Räume, das heißt, Räume, in denen Menschen auf Unterstützung und Fürsorge zählen können, sind in der Welt, in der wir leben, notwendig. Aber es sind Räume, die einen spezifischen Zweck erfüllen. Es sind nicht die freien Räume, die wir zu verwirklichen versuchen, das heißt, Räume, in denen Menschen unterschiedliche Ansichten artikulieren, diskutieren und Differenzen gemeinsam lösen können. Was Menschen auf lange Sicht sicher macht, ist die kollektive Fähigkeit, Grenzen auszuhandeln. Absolute Sicherheit ist unmöglich. Missverständnisse, Irritationen und Sensibilitäten sind Teil des sozialen Lebens und verschwinden selbst in der anarchistischsten aller Gesellschaften nicht. Die Überzeugung, dass allen alles erlaubt sein soll, wird oft mit der Vorstellung verwechselt, dass alle alles können. Das Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten durch erfahrene AktivistSternInnen ist daher meist verpönt. Dies führt dazu, dass wir immer wieder in die gleichen Fallen tappen und das Rad jedes Mal neu erfinden müssen. Es gibt einen Mangel an Visionen und strategischer Orientierung in der anarchistischen Bewegung. Die organisatorischen Strukturen befinden sich in einer Krise. Unverbindliche Bezugsgruppen, Spontaneität und Diversität sind weit verbreitet, doch in vielerlei Hinsicht problematisch. Die einzigen langfristigen Gemeinschaften, die sie zulassen, bestehen aus einer Handvoll von FreundSternInnen, was eine unzureichende Basis für die Organisierung ist, die breite soziale Veränderung erfordert. Die Hauptantwort auf dieses Problem innerhalb der anarchistischen Bewegung, der Plattformismus, unterschätzt leider die Wichtigkeit individueller Verantwortung, was zu einer Vermischung von Formalität und Effizienz führt, dazu mehr im Schlusskapitel. Was ist zu tun? Die anarchistische Subkultur ist vielerorts gut etabliert. Sie kann sich auf eine solide Infrastruktur stützen und über einen ständigen Fluss an neuen Mitgliedern freuen, auch wenn diese oft nicht lange bleiben. Sie reproduziert sich problemlos selbst, bietet Menschen, die die Kultur des Mainstreams, des Bürgertums oder der Spießer ablehnen, ein identitäres Zuhause und hat all die Vorteile, die Subkulturen allgemein haben, siehe oben. Der Anarchismus produziert außerdem einflussreiche Ideen, inspirierende Formen sozialen Zusammenlebens und eine lebendige Protestkultur. All das ergibt ein spannendes politisches Spielfeld und bestätigt die Bedeutung des Anarchismus im Alltagsleben. Wenn uns also der Mangel an revolutionärer Perspektive nicht stört, gibt es nicht viel Grund zur Beunruhigung. Die anarchistische Subkultur ist von den oben genannten Problemen nicht bedroht. Wenn wir aber der Ansicht sind, dass das Aufgeben einer revolutionären Perspektive ein zu großes Opfer ist, und wenn wir anarchistische GenossstärkInnen mit starken revolutionären Überzeugungen nicht an den orthodoxen Marxismus verlieren wollen, dann müssen wir die Entwicklung einer solchen Perspektive zumindest möglich machen. Hier sind ein paar Vorschläge. 1. AnarchistInnen müssen deutlich vermitteln, was sie wollen, und ehrlich erläutern, wozu sie in der Lage sind. 2. Der Wille, die Gesellschaft zu verändern, muss wichtiger sein als das Zuschaustellen vermeintlich ultimativer Radikalität. 3. AnarchistInnen müssen eine Sprache sprechen, die auch Menschen verstehen können, die nicht Teil einer initiierten Szene sind. Sprache verändert sich und problematische Begriffe sind zu hinterfragen, aber anarchistische Diskussionen müssen Menschen engagieren, anstatt sie zu entfremden. 4. Wir brauchen Visionen. Es mag für viele AnarchistInnen zu einer Mantra geworden sein, dass Visionen rigide Masterpläne sind, die Menschen vorschreiben, was sie tun sollen, aber das ist billig. Anarchistische Visionen skizzieren schlicht, was für eine Gesellschaft sich AnarchistInnen vorstellen. Ohne derartige Skizzen wird sich niemand außerhalb anarchistischer Kreise je dafür interessieren, was AnarchistInnen zu sagen haben. Dauernd präfigurativ zu sein, reicht nicht. Irgendwann ist es Zeit zu figurieren. 5. Auch strategisches Denken wird oft als erbarmungslose Handlungsvorschrift karikiert. Doch Strategien zu entwickeln, bedeutet einfach, sich Gedanken darüber zu machen, wie das, was wir erreichen wollen, auch erreicht werden kann. Wer das aufgibt, gibt revolutionäre Arbeit auf. 6. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Aufbau autonomer Strukturen und Interventionen in der herrschenden Ordnung. Dies ist ein Scheinkonflikt, der unnötig und unproduktiv ist. Dasselbe gilt für den angeblichen Konflikt zwischen persönlicher Praxis, Lifestyle und kollektiver Organisierung. Das eine stärkt das andere. 7. Wir brauchen neue Werte. Solange wir all das, was heute produziert wird, haben wollen, werden wir weder das politische noch das ökonomische System auf eine Größe reduzieren können, die ökologisch wie sozial nachhaltig ist. 8. Technologiekritik muss Teil einer jeden revolutionären Bewegung sein. Technologie macht Menschen von Systemen abhängig, über die sie keine Kontrolle haben und verlangt eine Komplexität an sozialer Organisation, die auf einer Graswurzelebene nicht aufrecht zu erhalten ist. Wir müssen die Kernkraft und andere angebliche technologische Wohltaten, die die Erde und die Menschheit in Geiselhaft nehmen, zurückweisen. Ebenso sind Rationalismus, Wissenschaftlichkeit sowie die Idee, dass materieller Fortschritt für eine bessere Welt unabdingbar ist, kritisch zu hinterfragen. Wir müssen uns auf überschaubare Gemeinschaften als die Basis anarchistischer Gesellschaft konzentrieren. 9. Werden Anarchist-SternInnen gefragt, warum sie sich mehr auf manche Kämpfe konzentrieren als auf andere, hören wir oft, dass alle Kämpfe wichtig seien. Aber das ist keine Antwort auf die Frage. Es geht nicht darum, ob alle Kämpfe wichtig sind, natürlich sind sie das, sondern warum wir manche wichtiger nehmen als andere. Einerseits spielen subjektive Faktoren eine Rolle. Wir konzentrieren uns auf Kämpfe, die uns persönlich am nächsten stehen oder in denen wir uns am kompetentesten fühlen. Aber wenn es um revolutionäre Politik geht, müssen auch jene Kämpfe identifiziert werden, die tatsächlich revolutionäre Perspektive haben. Moralische Dringlichkeit ist dabei nicht zwangsläufig das entscheidende Kriterium. Wenige Kämpfe sind an sich revolutionär, die meisten erhalten ihre revolutionäre Perspektive aus ihrer Verbindung mit revolutionärer Politik. 10. Die Wertschätzung der Vielfalt ist seit jeher eine Stärke des Anarchismus. Dies darf jedoch nicht dazu führen, kritische Analyse außen vor zu lassen. Jeder Unsinn kann mit einem Verweis auf die Notwendigkeit der Vielfalt gerechtfertigt werden, so als wäre Vielfalt ein Persilschein dafür, immer genau das tun zu können, was man gerade tun will. Doch beispielsweise sind nicht alle Taktiken zu jeder Zeit gleich nützlich, sondern sie müssen unseren Möglichkeiten und der gegebenen Situation gemäß gewählt werden. Was wollen wir? Mit wem arbeiten wir zusammen? Was ist realistisch möglich? Was sind unsere Mittel? Vielfalt ist gut, wenn sie für Offenheit, Flexibilität und Handlungsspielraum steht. Wird sie aber als Wert an sich verherrlicht, kann vermeintlich linksradikale Politik schnell wie neoliberales Shopping aussehen, du wählst das, wonach dir gerade der Sinn steht. 11. Offenes Diskutieren ist für ein fruchtbares intellektuelles Milieu und für Befreiungsprozesse unumgänglich. Wenn GenossstärnInnen Sachen sagen oder tun, die andere provozieren, beleidigen oder kränken, sind sie in einen Diskussionsprozess einzubeziehen und nicht zu unliebsamen Personen zu erklären. 12. LABELS sind ein No-Go für viele Anarchist-SternInnen. Es ist nicht wichtig, als was du dich bezeichnest, es ist wichtig, was du tust, das macht auf den ersten Blick Sinn. Doch ein Label ist nur ein Wort, Wörter sind Werkzeuge der Kommunikation und in Kommunikationsprozessen sind wir auf Abkürzungen angewiesen. Unserer Politik ein Label zu verleihen, vermittelt anderen FreundsternInnen wie FeindsternInnen, wofür wir stehen. So werden Gemeinschaft und Solidarität geformt. Ohne den Kommunismus hätte es keine kommunistische Gefahr gegeben. Es ist wichtig, dass Menschen, die in sozialen Bewegungen zusammenkommen, gemeinsame Namen tragen. 13. Wir müssen Organisationen aufbauen, die anarchistisch sind und dies offen und gleichzeitig tragende Rollen in breiten sozialen Bewegungen und Organisationen spielen können, Gewerkschaften, Mietervereinigungen, Konsumentengruppen, Sportverbänden und so weiter. Anarchistische Organisationen müssen Netzwerke zur Diskussion, gemeinsamen Aktion und gegenseitiger Hilfe zur Verfügung stellen. Während dies einen bestimmten Grad an Formalität verlangt, ist Formalität nicht mit Effizienz zu verwechseln. Effizienz beruht auf individuellen Voraussetzungen, das heißt, Verantwortung, Verlässlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Deshalb ist der Plattformismus keine Antwort auf die Krise anarchistischer Organisierung. Es bedarf Organisationsformen, die anpassungsfähiger sind. 14. Die Bedeutung individueller Voraussetzungen darf nicht unterschätzt werden. Wenn wir uns dagegen verwehren, dass hierarchische Strukturen notwendig sind, um gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, müssen wir beweisen, dass diese auch ohne hierarchische Strukturen befriedigt werden können. Die anarchistische Realität ist weit davon entfernt. Viele Anarchist-SternInnen tun Dinge nur, wenn ihnen danach ist, viele haben alle möglichen Ansichten, was andere tun sollen, ohne je selbst etwas zu tun, viele sind unzuverlässig und unverantwortlich, lieben es aber, diejenigen, die sie darauf hinweisen, als autoritär abzustempeln, und viele nutzen Treffen lieber für egozentrisches Geplapper als für konstruktive Entscheidungsfindung. Solange solche Neigungen vorherrschen, gibt es keine Hoffnung für den Anarchismus, je zu einer revolutionären Bewegung zu werden. 15. Es braucht eine neue Synthese des Anarchismus. Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dem Arbeitsplatz, dem Patriarchat, dem Militarismus und so weiter, müssen zusammenarbeiten, gemeinsame Prinzipien definieren und sich auf eine Strategie einigen, in der sich verschiedene Taktiken in der bestmöglichen Weise koordinieren lassen. Ein exklusiver Anspruch auf anarchistische Repräsentation schadet allen, den betreffenden Gruppen mit eingeschlossen. 16. AnarchistSternInnen müssen sich die Grenzen anarchistischer Politik eingestehen. Je nach den Absichten eines bestimmten Kampfes kann ein sozialdemokratischer oder leninistischer Zugang angemessener sein. Den Wohlfahrtsstaat zu verteidigen, ist ein reformistisches Anliegen, und wenn AnarchistSternInnen dieses als wertvoll erachten, mögen sie als außerparlamentarische Unterstützung für sozialdemokratische Anstrengungen am effektivsten sein. Ebenso ist es verständlich, wenn für indische BäuerSternInnen ein langwieriger Volkskrieg und damit der Leninismus in seiner maoistischen Variante als vielversprechendste Antwort auf die staatliche Repression erscheint, der sie sich ausgesetzt sehen. Wenn AnarchistSternInnen diese BäuerSternInnen unterstützen wollen, müssen sie ideologische Zugeständnisse machen. Die Linke ist vom Sektierertum zu befreien und AnarchistSternInnen müssen dazu ihren Beitrag leisten. 17. Viele AnarchistSternInnen assoziieren Kader ausschließlich mit leninistischer Politik. Das ist unglücklich. Letztlich ist ein Kader nur eine Person, die politische Arbeit priorisiert, und es gibt einen Unterschied zwischen AktivistSternInnen, die dies tun, bzw. tun können, und solchen, für das nicht gilt. Kader verdienen keine Privilegien, aber ihre Erfahrungen und ihr Engagement sind anzuerkennen, nicht ihnen zuliebe, sondern der Bewegung. Kader müssen sich auch auf revolutionäre Situationen vorbereiten, was historisch gesehen eine der größten Schwächen des Anarchismus war. 18. Starrsinnig Diskussionen über Führungsrollen zu vermeiden, schadet der anarchistischen Bewegung. Führungspersönlichkeiten gibt es in jeder sozialen Gruppe, ob sie als solche benannt werden oder nicht. Aber nur wenn dieser Tatsache Rechnung getragen wird, lassen sich die autoritären und manipulativen Aspekte eines fehlenden Machtgleichgewichts eindämmen. Ansonsten äußert sich dieses auf jene undurchschaubaren und unkontrollierbaren Weisen, die für viele anarchistische Gruppen charakteristisch sind. 19. Wir müssen uns der Ursprünge des Anarchismus bewusst sein. Der Anarchismus hat kein Monopol, was anti-autoritäres Denken betrifft. Anti-autoritäres Denken lässt sich in allen Kulturen und zu allen Zeiten finden. Aber als selbstidentifizierte politische Bewegung ist der Anarchismus ein Produkt der soziopolitischen Bedingungen des europäischen 19. Jahrhunderts. Dies hat kulturelle Implikationen, die den Anarchismus bis heute kennzeichnen und verhindern, dass er sich so weit ausdehnt, wie es den meisten AnarchistSternInnen lieb wäre. Es nutzt nichts, zu behaupten, dass alle anti-autoritären Strömungen im Kerne anarchistisch seien. Im schlimmsten Fall kann dies zu quasi-kolonialer Vereinnahmung führen, denn wenn Menschen für ihre Politik den Namen Anarchismus nicht verwenden wollen, haben sie Gründe dafür. Wichtiger für AnarchistSternInnen ist es, mit ihren Handlungen zu beweisen, dass sie vertrauenswürdige PartnerSternInnen in einem globalen Kampf um Befreiung sind. 20. Sogenannte Verbündetenpolitik, Ally Politics, kann AnarchistSternInnen als richtungsweisendes Prinzip dienen, wenn sie in Kämpfe eingebunden sind, die von anderen getragen werden. Aber das Konzept ist richtig zu verstehen. Bedingungslos Ja und Amen zu allem zu sagen, was andere verlangen, ist selbst Aufgabe und hat nicht das Geringste mit Radikalität zu tun. Außerdem gibt es niemals Individuen oder Gruppen, die alleine eine Gemeinschaft repräsentieren, weswegen es unmöglich ist, die Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen an andere zu übertragen. Wir müssen für die Entscheidungen, die wir treffen, selbst einstehen. Es mag notwendig sein, in bestimmten Kämpfen die Führungsrolle anderer anzuerkennen, aber wir müssen zu diesen ein solidarisch-kritisches Verhältnis einnehmen. Nur so lässt sich der Kampf gemeinsam weit erbringen. 21. Es bedarf ernsthafter Diskussionen über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten bewaffneten Kampfes. Keine einfachen Romantisierungen von Aufständen oder Kriminalität, sondern eine Untersuchung der herrschenden Machtstrukturen und der Frage, wie diesen militant begegnet werden kann, was in den meisten Fällen zugespitzter sozialer Konflikte notwendig sein wird. Außerdem, wenn wir es mit der Revolution wirklich ernst meinen, können wir die Polizei und die Armee nicht zum ewigen Feind machen. Praktisch alle Revolutionen waren darauf angewiesen, sich die Unterstützung durch Teile der Polizei und Armee zu sichern. Zudem schwinden die militärischen Möglichkeiten eines Guerillakrieges in Zeiten von Hightech-Kriegen drastisch. Dies ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wie unangenehm sie auch sein mag. 22. Wir müssen unseren leichtfertigen Umgang mit ökonomischer Kompensation, kurz, dem Bezahlen für Arbeit, revidieren. DIY-Kultur ist großartig, wenn es um das Erhalten von Unabhängigkeit, das Stärken von Kreativität und das Trainieren von Einfallsreichtum geht. Sobald die Grenze zur Selbstausbeutung überschritten wird, bleiben jedoch fast ausschließlich Menschen aus der Mittelklasse, meist männlich, meist weiß, übrig. 23. Die Revolution um der Revolution willen zu verfolgen, ist sinnlos. Das Einzige, was die Revolution rechtfertigt, ist es, das Leben der Menschen besser zu machen. Dies muss in allem zum Ausdruck kommen, was Revolutionäre tun. AP Mai 2016, Deutsch Übersetzung Juni 2016. 1. Wir wollten Fußnoten in diesem Text vermeiden, aber eine kurze Erklärung unserer Anwendung der Begriffe Sozialdemokratie, Leninismus und Marxismus schien unvermeidlich. Während der Anarchismus sich früh von marxistischen Strömungen abspaltete, der Ausschluss von Michail Bakunin und James Guillaume vom Kongress der Ersten Internationalen in Den Haag 1872 gilt vielen als Schlüsselmoment, kam es erst mit der Russischen Revolution 1917 zur Trennung zwischen reformistischen Sozialdemokrat-SternInnen und revolutionären Leninist-SternInnen. Beide Strömungen wurden damals noch als marxistisch betrachtet und sahen sich selbst der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft verpflichtet. In der sozialdemokratischen Bewegung verblasste diese Ausrichtung bald inmitten parlamentarischer Realitäten, und in den 1930er Jahren war sie aus praktisch allen sozialdemokratischen Parteiprogrammen verschwunden. Die sich heute sozialdemokratisch nennenden Parteien haben fast ausnahmslos den Kontakt mit den Ursprüngen der Bewegung verloren und verfolgen eine neoliberale Politik mit einem Hauch an Wohlfahrtsstaatlichkeit. Wenn wir in diesem Text von Sozialdemokratie sprechen, meinen wir nicht diese Parteien, sondern eine Tradition genuin marxistischer Politik im Rahmen des Parlamentarismus. Manche, wenn auch beileibe nicht alle, der heutigen Linksparteien setzen diese Tradition fort.